Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die winzig kleine Software-Schmiede, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, so ein Indie-Ding namens, warte, ich muss nachschauen, wie heißen die? From Software. From Software, genau. Nein, reden wir über From Software natürlich. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den einzig wahren Solaire eingeladen. Hey Solaire, wie macht es sich so? Praise the sun, mein Freund. Praise the sun. Nein, es ist natürlich der gute Jürgen. Falls ihr euch wundert, wo Markus ist, der ist noch bei den Gargoyles und weiß nicht weiter. Der ist irgendwo in Elden Ring unterwegs und sucht neuen Loot. Richtig, ja genau. Ah, From Software. Ich habe ja schon mal über Dark Souls geredet. Wir reden auch heute hauptsächlich über Dark Souls. Aber wir haben gedacht, wir machen einen kleinen From Software-Cast. Und was war das erste Game von From Software, was du gespielt hast? Dark Souls 1. Dark Souls 1. Bei mir war es Enchanted Arms. Tatsächlich? Ja, bei mir war es Enchanted Arms. Und ich wusste nicht mal, dass das von From Software ist. Weil die waren damals relativ unbekannt, relativ in dem Sinne von unbekannt, weil die gibt's seit, das Studio gibt's seit den 90ern, glaube ich, oder? Seit 86. Ja. From Software gibt's seit 86, 94 haben sie erste Spiel rausgehauen, und zwar Kingsfield, was mir überhaupt nichts sagt. Nee, das ist so, im Endeffekt, wenn man weiß, dass es von From Software ist, das ist auch ein Dark Fantasy Spiel, Rollenspiel. Tatsächlich. Okay, cool. Auch sag schwer natürlich. Oh, selbstverständlich. Selbstverständlich ist es schwer. Was hast du erwartet? Ja, richtig. Das erschien 1994 und kam für PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Portable, Vita, Windows und Mobiltelefon. Ich habe nie von Kingsfield gehört. Ich kenne nur was Kingsfield 3 mit dem absolut hervorragend auf Deutsch vertonten Intro. Das kann sein. Es gab drei Teile auf jeden Fall. Soweit ich das hier gerade sehe. Das war Kingsfield 3 und das hat ein hervorragend vertontes Intro, weil die haben einfach den Praktikanten genommen und der sollte einfach nur vernünftig deutlich reden. Um Gottes Willen. Das ist ein Dungeon Crawler, interessant. Ja. Schwere Dungeon Crawler. Ist aller Wizardry, interessant. Mm, genau. Okay, cool. Das war ihr erstes Game. Armored Core ist sehr, sehr, sehr beliebt. Das glaube ich, bis die Souls-Reihe kam, glaube ich, ihr echtes Steckenpferd gewesen. Ihr echtes Steckenpferd gewesen, richtig, ja. Dann gab es Echo Knight, was mir auch nichts sagt. Frame Grid, Eternal Ring, sagt mir auch nichts. Otogi müsste es noch gegeben haben, oder wie es hieß. Richtig, ja. Lost Kingdoms, das hab ich mal von gehört. Von Lost Kingdoms, das ist auch eine japanische Rollenspielreihe. Ja, da klingelt irgendwas ganz hinten im Kopf. Irgendwas, ja, Lost Kingdoms war so eine Art, es war auch so actionmäßig, natürlich, aber der Bock schwer, selbstverständlich. Das war so ein GameCube-Exclusive. Das war eins der wenigen Games von denen, die tatsächlich. Ja, dann glaube ich weiß nicht, welches Spiel das ist, aber ich habe selber nie ein GameCube gehabt, aber der Name sagt mir irgendwas. Ja, das war eins der wenigen Games, das nicht auf PlayStation erschienen ist. Weil hauptsächlich haben sie tatsächlich für die PlayStation damals entwickelt. Für den Dreamcast gab es, wie gesagt, Frame Grid. Eins der Spiele, übrigens, Enchanted Arms ist furchtbar. das furchtbares Rollenspiel. Ich hatte damit keinen Spaß. Ich habe es für die 360 damals gehabt. Die Story war Nonsense. Das Kampfsystem war beschissen. Und das war also für mich kein besonders gutes Ding. Da gab es noch Chrome Hounds, was ihr auch noch aufgefallen ist. Das ist von Sega vertriebenes Actionspiel. Das auch mit Max, weil die From Software-Leute stehen irgendwie auf Max. Das sind halt japanische Spieleschmiede. Ich wollte gerade sagen, das sind Japaner. Japaner, richtig. Was mir dann noch aufgefallen ist, was ich damals auf Windows gespielt habe und was ich geliebt habe, weil es so unglaublich dämlich war Ninja Blade. Du meinst QTE the Game. QTE the Game, richtig. Ninja Blade, hast du damals einen, wie gesagt, schon im Titel, hast du einen Ninja gespielt, der Kaijus niedergemetzelt hat in Tokio. Aber es war wirklich alles nur QTEs, glaube ich, gell? Es waren eigentlich nur Zwischensequenzen, wo du mitgedrückt hast. Ja. Ich habe das auf Windows gespielt. Ich hatte keinen Controller zu dem Zeitpunkt. Und die QTEs haben WASD verbraucht und die Zahlentasten. Katastrophe. Nee, ich hatte keinen Bock da drauf, weil ich hatte kurz vorher Ninja Gaiden gespielt und da war das irgendwie nichts für mich in dem Moment. Ja, Xenoblade ist, wenn man sich das mal, also kannst du dich mal angucken in irgendeinem YouTube-Ding oder so, oder wenn man es für die Xbox noch irgendwo findet, soll das mal ausprobieren. Das ist völlig wahnsinnig, das Game. Es ist so dumm und völlig herrlich dämlich. Ja, auf die gute Art dämlich, ja. Ja, den riesengroßen, mega krassen Ultra-Erfolg haben sie dann aber tatsächlich gemacht, 2009 mit Demon's Souls. Oh ja. Hast du das erste Demon's Souls gespielt? Also nicht das Remake, sondern die erste Variante davon? Ich habe es mir irgendwann mal nachgekauft und ich habe es ungefähr zur Hälfte durchgespielt gehabt. Zur Hälfte, okay. Ja, da wurde das Remake angekündigt und dann habe ich es gelassen und auf das Remake gewartet. Ich habe nur das Remake gespielt, ich habe das Original nie gehabt. Und hab halt nur gehört, dass dieses Spiel. Es war halt so ein Geheimtipp war das Es damals. war ein Der, also, das, Ultra-Geheimtipp, ja. kam auch erstmal nur in Japan und Nordamerika raus. Richtig. Wenn du es dir aber importiert hast, hast du es trotzdem auf Englisch gespielt, Ja, genau. Und es ist weil und es in dann, England gespielt hat, das dann Game. wurde es aber so ein Sleeping Hit, dass sie sich dann dazu entschieden haben, es doch dann rauszubringen in der, wie war es, Stop Importing It Edition. Nice. Und dann kam es dann auch in Europa raus. Aber zu dem Zeitpunkt haben Liebhaber das Ding natürlich schon längst gehabt. Ja, das Spiel erschien im Januar 2009 vorerst ausschließlich in Japan. Publisher Sony war von dem Erfolg des Spiels nicht überzeugt und überließ daher Atlus die Veröffentlichung in den USA und Namco Bandai für den europäischen Markt. Anfang Oktober 2009 wurde es auf den nordamerikanischen Markt veröffentlicht. In Europa kam das Spiel am 25. Juni 2010. War ein PlayStation Exclusive. Ist es auch heute noch Ja. mit dem Remake. Das Spiel kam auch nur für Und die PlayStation raus, ja. kam auch nur für die PlayStation raus, richtig. War in dem Sinne von, man hat halt nur gehört, dieses Spiel ist schwer. Man hat halt damals gesagt, ja, schwere Games. Habe ich das schon immer gehabt, ist doch egal. Aber das Ding war halt, hat sich halt ausgezeichnet von, egal was für ein Equipment du hast, das Spiel ist schwer. Ja, weil dich Da kann dir potenziell ein jeder Gegner aus einzelner, den Latschen kippen kann, ja. da kann dir ein einzelner gottverdammter NPC den Arsch aufreißen. Und das hat die Leute extrem fasziniert. Ja, weil das zum Zeitpunkt kam, wo gerade die ganzen Assassin's Creed und so weiter rauskamen, die halt phänomenale Welten geboten haben, aber keinen Anspruch mehr an Schwierigkeit hatten. Richtig, ja, genau. Das ist halt war absolut krass, dass die. Ich glaube, war das nicht auch so, dass der Erfinder von dem Game tierisch einfach einen Sack gekriegt hat und Leute gesagt gesagt hat, das könnt ihr nicht veröffentlichen, das ist zu schwer. Wäre Das mir könnt ihr jetzt nicht nicht raushauen. bekannt, weil Hidetaka Miyazaki, der Creative Director, der legendäre von der ganzen Souls-Reihe, der wollte das schon immer Ja. genauso haben. Und Richtig, er aber wird ich auch nie glaube, davon die. abrücken, egal wie sehr die Leute da rumheulen. Ja, und er baut auch immer gerne ein Sumpflevel ein. Ist das mal aufgefallen? Er liebt Sumpflevel. Das ist keine Ahnung. Ist er selber fast in einen ertrunken und muss sein Traumata damit irgendwie überwinden, keine Ahnung. Oder hat nie verkraftet, dass das Pferd aus Dings ersoffen ist. Agro. Aus die unendliche Geschichte. Vielleicht hat er das nie verkraftet. Du kannst doch nicht solche Erinnerungen hier wachrütteln. Wie gesagt, ich habe das nie in die Finger gekriegt. Ich habe nur das Remake gespielt. Ich habe halt auch nur von Freunden gehört, das Spiel ist super. Das kann man seinen eigenen Charakter erstellen. Man rennt im Prinzip durch ein Schloss oder durch. Man rennt im Prinzip durchs viktorianische England gefühlt, hat man mir gesagt damals. Am Anfang des Spiels bist du wirklich in so einer klassischen Ritterburg. Ja. Also wirklich klassischer geht's nicht mehr, mit Zugbrücke und allem. Richtig, ja. Und es ist schon allein deshalb schwer, du warst ja zu dem Zeitpunkt gewöhnt. Ich bleib mal beim Assassin's Creed Beispiel, weil es halt einfach ein gutes Beispiel ist. Du konntest Ezio ja zum Beispiel einfach in die Mitte von Riesenhaufen Wachen stellen und musstest die ganze Zeit nur X zum Kontern drücken. Du musstest nur in der Mitte Genau. stehen bleiben und dir konnte nichts passieren. Du konntest ja trotzdem 27 Schläge einstecken, war ja völlig wurscht. Und dann bist du im ersten Level von Demon's Souls und läufst dann auf diese kleinen Hollows zu, diese kleinen Zombie-Viecher. Und wenn du einen von denen den Rücken zugewandt hast, hat er dich halt platt gemacht. Und das Richtig. ziemlich zügig. Und Ja, das, und du wurdest gestaggert. Das heißt, du da, konntest dich nicht mehr bewegen, wenn er dich angegriffen hat. sehr richtig. Und das hat dir dann ganz schnell beigebracht, scheiße, vielleicht sollte ich ein bisschen taktischer spielen. Richtig. Weil Und wenn dann du nur hieß ein es das. paar, Hä? Hab wenn ich du dann die? wenn du panisch wegrennst, dann stehen noch zwei andere und dann hast du auf einmal vier gegen dich. Und ganz am Schluss steht noch ein Yep. großer. Haha. Und dann läufst du da rein, habe ich die falsche Ausrüstung? So, ah, vielleicht ein besseres Schwert, vielleicht hilft das. Geringfügig hilft das was. Ja, vor allem Ich glaube, deine das. Schläge machen ja Schaden. Dir muss halt nur klar Ja. sein, dass du dich halt nicht umzingeln lassen darfst, weil das halt realistisch ist. Du hast kein Crowd Control in dem Game. Hast du nicht. Null. Nee, du musst halt Du selber dich musst die. positionieren, du musst dich selber für Engpässe sorgen, dass halt keiner von hinten an dich rankommt. Ja. Ja, absolut. Weil du hast im Hin also wenn du halt von hinten angegriffen wirst, bist du halt tot, so gut wie. Genau, das hat From Software halt perfektioniert, dass dieses Positioning, dass du genau gucken musst, wo ist welcher Gegner und du dir eben auch merken musst, wo welcher Gegner ist, auch wenn du dich jetzt auf einen konzentrierst, damit du, wenn du den besiegt hast, weißt, wo ist der nächste, dass du dich umdrehst und weitermachst. Und wenn du dann festgestellt hast, Scheiße, die haben mich umgebracht, das Spiel hat keine Speicherfunktion, sondern es hat Checkpoints. Die Jo. Dargestellt werden von in dem Teil waren das schon Das war, diese das waren so Siegelsteine. den sein waren das Siegelstein, richtig. Ja. Also hier haben Checkpoints. Oh, okay, gut, ja, dann laufe ich halt weiter. Das Problem ist, alle Gegner, die du bis dahin besiegt hast, sind wieder da. Und deine ganzen Punkte, die du aus den Gegnern rausgeprügelt hast, die Seelen, Die die du zum gleichzeitig zum Aufleveln brauchst. Aufleveln da sind und zum Items kaufen, also musst auch da Richtig. haushalten. Und zum Items kaufen und zum Aufleveln der Waffen, zum Reparieren der Waffen. Ja, sehr richtig. Und Weil die können die nämlich auch sind auf kaputt Null gehen. gesetzt und deine Seelen liegen da, wo du gestorben bist. Du hast jetzt noch einmal die Chance, sie einzusammeln. Wenn du auf dem Weg dahin wieder stirbst, sind sie für immer weg. Richtig. Und das Und hat wenn sich du bis damit heute in From klargekommen Software bist. Spielen nicht geändert. Genau. Und wenn du damit klargekommen bist und sagst, aber alles klar, gut, ja, hier, kein Problem, ich krieg das hin. Das Checkpoint-System habe ich kapiert, alles klar, ich weiß, die Gegner kommen wieder. Hey, so kann ich ja ein bisschen mehr Seelen sammeln, alles klar, wunderbar, cool, ein bisschen mehr Währung. Dann kommst du in einen Raum, der vorher in Demon's Souls war das so, da gab es noch keine Nebelwände, sondern du bist in den Raum vorher einfach reingelaufen und urplötzlich erschien unten eine riesengroße Lebensleiste. Oh yes. Und du dir gefragt hast, was zum Geier ist jetzt los? Und in dem Moment kann es passieren, dass du Erstmal setzt in einem. dem Moment plötzlich Musik ein, weil in dem Spiel hörst du eigentlich Richtig. nur deine eigenen Schritte und die Umgebungsgeräusche, weil du Und du bist hast eigentlich eine wunderbare, geniale Musik. allein in dieser lebensfeindlichen Welt, wo dich alles töten kann, wo du dir jeden Zentimeter erarbeiten musst und du hast nur deine eigenen Schritte, die dich vorwärts peitschen und du läufst einfach. Und wie du schon sagst, dann kommt die Bossmaster und auf einmal fängt Musik an und du erschreckst dich. Was ist hier los? Was soll das? Lass mich hier raus. Ja? Und dann stehst du den gefürchteten Bossgegnern gegenüber. Ja. Richtig, den berühmten gefürchteten Bossgegner. Und da Demon's Souls natürlich gemein ist, und wenn du in den Bossgegner, du stirbst zu 90%, stirbst am Ja, Anfang im Bossgegner, weil du weil keine du. Ahnung hast, was passiert. Ja, genau. Und das Problem daran ist auch, das Spiel ist gemein. Das Spiel sagt, gibt dir keinen Checkpoint vor dem Bossraum, sondern das Spiel schickt dich zurück zu den anderen Gegnern. Du kannst Nur höchstens, darfst du denselben Weg nochmal hinlaufen. wenn du aufmerksam gespielt hast, kannst du zwar Abkürzungen freischalten, Genau. aber trotzdem musst du den Weg wieder hinlaufen. Du stehst nicht wieder direkt vorm Boss. Du stehst nicht wie bei anderen Spielen direkt vom Boss. Du hast keine weitere Möglichkeit, da auch nur reinzugehen. Also keine Möglichkeit, das Ganze. Du hast die Möglichkeit, wie gesagt, hast du eine Möglichkeit abzukürzen. Aber, wie gesagt, du hast halt dann die, naja, die Arschkarte, weil du dann nochmal dahin laufen darfst. Das hat viele Leute abgeschreckt. Unglaublich viele Leute abgeschreckt, die diese Spiele ausprobiert haben. Mich auch am Anfang. Hat jeden am Anfang verstört. Hat jeden am Anfang verstört, richtig. Vor allem, weil man zu Es dem ist. Zeitpunkt halt wirklich der Markt halt ein bisschen mehr casual geworden ist und viele der Spiele halt nicht mehr schwer waren. Oder dich zumindest nicht so Richtig. hart gepunished haben. Richtig, ja, genau. Und dich nicht so hart. Also, die halt gesagt haben: Oh nein, du bist gestorben, kein Problem. Möchtest du den Schwierigkeitsgrad runterstellen, zum Beispiel? Es gibt keinen Schwierigkeitsgradregner bei Demon's Souls. Bei den Souls Games. Gibt es nicht. Nein, es gibt, aber so hat jeder Spieler die gleiche Chance. Richtig. So hat Außer du jeder Spieler verskillst seine dich, weil dir das Chance. Spiel. Eins muss man halt leider wirklich sagen: Die Spiele sind nicht einsteigerfreundlich. Kein Stück. Absolut nicht. Absolut Es nicht. wird dir Nein. Du absolut wirst in nichts die Welt erklärt. Du kannst zwar reingeworfen. einen Knopf drücken, was die Attribute machen, aber dir wird halt auch nicht erklärt, dass du, je nachdem, welche Waffe du in der Hand hast, die Werte erhöht werden oder nicht, je nachdem, welche Statuswerte du hast. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Katana hast, du findest Katana, denkst du, ja, geil, ein Katana, das nehme ich. Aber du hast all deine Punkte in Stärke gebracht, bringt dir das nicht viel, Geschicklichkeit brauchst du dafür. Weil das nur mit Geschicklichkeit skaliert, sehr richtig. Und dadurch macht es dann mehr Schaden. Weil du geschickt sein musst, um mit Katana kämpfen zu können. Wenn du aber ganz grobschlächtig mit einem Großschwert kämpfst, bist du mit deinem Stärkewert natürlich ganz vorne mit dabei. Richtig, dadurch machst du dann auch, also du im Prinzip, du kannst das tatsächlich ein bisschen vergleichen wie mit einem D&D von deinem Charaktersheet her. Wenn du halt alles auf Stärke setzt, kannst du mit den großen starken Waffen machst du mehr Damage, bist zwar leichter angriffsfähig, weil du halt keine Möglichkeit hast, auch nur ansatzweise richtig gut auszuweichen. Dafür, wenn du triffst, machst du dicke Damage. So Oh musst du yeah. dich halt auswirken, wie level ich meinen Charakter, dass er für mich persönlich passt. Ja, beim Großschwert hast du halt den Vorteil, du machst einen großen Schwung meistens nach vorne, kannst zwei, drei Gegner auf einmal treffen. Was gegen die kleinen Hollows vom Anfang unglaublich praktisch ist. Aber Richtig. du schlägst halt Dafür sehr bei langsam Bossen. zu. Du schlägst halt sehr langsam zu, was halt bei den teilweise flinken Bossen natürlich nicht hilft. Richtig. Es gibt ja zwei Arten von Bossen. Es gibt die riesengroßen Bosse. Manche von denen sind Trickbosse, wie zum Beispiel, dass du nur eine bestimmte Stelle angreifen kannst, sodass du vorher irgendwas machen musst. Ja, genau. Und dann gibt es die schlimmsten Bosse von allem, die menschlichen Gegner. Oh ja, und die reißen dir teilweise Die. echt übel den Arsch auf, ja. Ja, die sich genauso krass bewegen wie du. Und das ist schon holy fuck. Wie gesagt, in Demon's Souls hat das Ganze angefangen. Es wurde dann auch gepraised für den Schwierigkeitsgrad und für das addictive Gameplay, was ich auch verstehen kann, weil du hast immer diesen Rausch. So sagt ihr Motto so, ah, ich krieg diesen scheiß Gegner nicht hin, ich probiere es nochmal, ich probiere es nochmal, ich mach's nochmal, ich mach's nochmal, so Ich lasse wie dich von bei dem Spiel Roguelike. nicht fertig machen. Ja, es ist Ja, so. genau, Jetzt wie bei aber. Und Roguelikes diese, zum Beispiel. aber jetzt. Jetzt Und aber. dann Weißt hast du? du's. Und dann fühlst du dich wie halt der geilste Motherfucker auf dem Planeten, wenn der endlich vor dir im Staub liegt. Ja. Und dann hast du es endlich geschafft. Und diese Euphorie, die dich dann packt, dieses Dann willst du erst Adrenalin, recht oh, geil! weitermachen. Ja. Und dann willst du erst recht weiterspielen, richtig. Und das Ganze hat dann eigentlich gegipfelt in dem Jahre 2011 erschienenen Dark Souls. Oh yes. Das war das Game, was dieses ganze Souls-like, kann man tatsächlich sagen, und auch dieses Souls-Gefühl halt losgetreten hat. Das ist wirklich das Dieses Spiel, Spiel. was eigentlich so wirklich das Meisterwerk war, was die Spielwelt komplett auf links gezogen hat. Ja, es hat eigentlich hat das die komplette, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, die ganzen Spiele, die rauskamen mit diesen ganzen freien Rumherlaufen, dass es immer leichter wird und so weiter. Das hat das komplette Spieleerlebnis, also die komplette Spieleindustrie umgekrempelt. Auf einmal. Auf Das ist ja einmal so hat eine, es du hast alles auf einmal diese umgekrempelt. Open-Schlauchwelt gehabt, die sehr, so ein bisschen Metroid-mäßig gewesen ist, die du nach und nach für dich freischaltest. Und wenn du das Spiel erstmal kennst, weißt, eigentlich hättest du von Anfang an eigentlich fast überall hingehen können. Haha. Richtig. Und das Schöne ist, dieses Spiel, Man muss wie halt du auch dazu schon sagen, es kam sagtest. ja genau in dem Jahr raus, wo Skyrim rauskam, 2011. Ja. Und da war der, in dem Jahr war halt die Lage der Rollenspieler in genau zwei Hälften geteilt. Die einen, zu denen gehörte ich, die haben erstmal nur Skyrim gespielt und in diesem Spiel einfach gelebt. Zu denen hat Stefan, glaube ich, auch gehört. Oh ja. Und auf der anderen Seite des Zauns waren halt die Souls-Spieler, die halt nicht mehr genug von diesem addictive Gameplay bekommen haben. Und ich so erst 2, 3 Jahre später, als ein Kumpel von mir das Spiel gespielt hat, mir nicht aufhören wollte zu sagen, wie toll dieses Spiel doch ist. Weil ich muss dazu sagen, ich bin früher immer ein Spieler auf Leichtspieler gewesen. Immer, grundsätzlich, weil ich will einfach nur Spaß an meinen Videospielen haben. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Aber dann habe ich es halt ausprobiert, weil mein Kollege darauf bestanden hat. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Du musst halt überlegen, wenn man ganz kurz hier durchguckt, durch die Spieleliste, die damals 2011 erschienen sind, durch die Spiele, die damals 2011 erschienen sind, ist es an mir tatsächlich vorbeigegangen. Ich Bei hatte Dark Souls. halt nur zu dem Zeitpunkt mitbekommen, dass es dieses Rollenspiel gibt. Ja, Dass es genauso wie bei knüppel, mir. knüppel, knüppel, knüppel, knüppel, knüppel, knüppel hart ist. Und dann habe ich damals die Jahresabschlussliste von Giga geguckt, die Top 100 der Spiele des Jahres. Und da kamen dann die Top 10 und ich habe so gedacht, ja, da wird ja irgendwo dann Skyrim dabei sein, weil das ja mein Spiel des Jahres zu dem Zeitpunkt war. Und die waren halt richtig krass. Die haben es nicht mal erwähnt. Und ich war so, was, wieso, hä? Und auf Platz 1 war eben Dark Souls. Und ich so, was, wieso, warum? Und dann erzählt er halt, ja, ich habe in der teilweise, konnte ich die Nacht nicht schlafen, weil ich überlegt habe, wie ich diesen Boss besiegen soll. Ich denke so, hä? Sowas gibt's doch gar nicht. Laber doch keinen Blödsinn. Skyrim Beste und so. Ja. Und wie gesagt, ein paar Jahre später selber ausprobiert und natürlich ging es mir dann genauso. Ja, wenn ich hier so durchgucke, was da für Dinger draußen, was da für geile Hits draußen waren. 2011, Mass Effect 2 kam zu dem Zeitpunkt. Portal 2 kam da raus. Dann gab es, was gab es noch? Assassin's Creed Brotherhood. Oh, Die Brotherhood. ganzen Dinge. Die kam halt in den Anfängen raus. Verstehst du? Und dann hast du auf einmal dieses Ding, dieses Nischenspiel, ne? Ja, es ist, So. was so langsam aus dem Untergrund rausgekrochen kam. Ja, es langsam kam es, so, hä, was ist das denn? Das braucht doch niemand. So, mir ist es nicht aufgefallen. Bei mir ist es, war komplett unterm Radar, ist es bei mir erschienen. Also ich habe davon nichts Das war mitbekommen. erst, als Ich dann hatte Dark Souls nur. 2 rauskam und der Hype immer größer wurde. Ich hatte nur in Spielezeitschriften hatte ich immer dieses, weil die PC-Version damals Katastrophe war. Ich habe nur mitgekriegt, dass ich habe damals auch PC-Spiele. Das heißt, ich habe nicht mitgekriegt, dass die PC-Version so gut ist. Ich hatte es damals runtergeladen, ich habe es gespielt für circa 5 Minuten und habe dann Bugs gehabt ohne Ende. Also hab ich es wieder gelöscht. Ich hatte nur den Anfang. Ich bin nicht mal bis zum ersten Boss gekommen. Ja, da gab es ja einen Patch, von dem von Fans selbst gemacht wurde. Richtig, ja, damit das Spiel funktioniert. Den habe ich auch benutzt gehabt, aber ich fand die Steuerung komisch, weil ich hatte kein Gamepad zu dem Zeitpunkt. Ich fand die Steuerung komisch, ich fand das Setting irgendwie seltsam und habe es ausgemacht und habe es nie wieder angerührt. Und dann habe ich auch gehört, dass die Version scheiße war und dann gab es halt irgendwann die Prepare to Die Edition, Genau. Wo die dann der dann irgendwann DLC dabei nachgereicht gewesen wurde. ist, ja. Richtig, ja. Die dann irgendwann nachgereicht wurde und da hatte ich dann in jeder Spielezeitschrift eine Anzeige dafür, wie Ritter bei so einer Arztpraxis sitzen. Jeder von denen ist so angekokelt oder sonst was und hat so eine Nummer beim Ziehen. Und die wird halt gerade aufgerufen und eine siehst du dann, wie so ein Ritter durch so eine Tür geht mit so einem Schild in der Hand, wo er gerade mit Feuer angehaucht wird. Das war die Werbung dazu, zu der Prepare to Die Edition. Ja, da haben sich auch alle überschlagen. Hier, das beste Rollenspiel aller Zeiten bekommt noch einen krassen DLC, bla bla bla. Ja, und dann ist es selbst an mir nicht vorbeigegangen. Und dann habe ich mir irgendwann. Ich habe tatsächlich die Special Edition besessen für das Game. Ja, die habe ich auch hier. Für die PlayStation 3, damals die furchtbare Version der PlayStation 3. Ja, das war die 360 war ja bei vielen Elite-Plattformen, ja, da lief es auf Ja. sauber, aber. Dass sie in japanische Spieleschmiede für die 360 besser performt, das überrascht mich schon bis heute. Ja, aber es ist halt bei den, wie wir schon gesagt haben, bei den PAL-Games ist das immer so, die 360-Version war einfach die bessere Fassung. Ja, weil es halt einfach eher ein PC gewesen ist, weil es ja die PC-Architektur hatte. Richtig. Die Prepare to Die Edition erschien übrigens am 26. Oktober 2012. Neben neuen Bossen, Feinden, PvP-Ländern und Online-Spielsuchsystem bietet die Erweiterung zusätzliche Waffen sowie Rüstung. Und dann habe ich es tatsächlich angefangen zu spielen und habe es nach wenigen Stunden vor Wut ausgeschalten und das Spiel instant wieder verkauft. Ich glaube, ich bin am Anfang, bei Dark Souls ist das so, am Anfang du kommst bei so einem allerersten Tutorial-Boss sozusagen, der war noch ganz leicht, das ist so ein riesengroßer Typ mit dem fetten Arsch und der Keule. Als ich den besiegte, dachte ich mir, okay, cool, Ja, nice, den jetzt musst du ja weiß ich, was zu erstmal tun habe. vorbeilaufen, um dein Equipment zu holen und allein das zu raffen, ja. Ja, dann das zu rauchen war schon schwierig. Und ich habe dann Musik gehabt, komme in das nächste Gebiet. Das nächste Gebiet ist etwas offener. Dark Souls ist offen, es hat keine Ja, Ladezeiten ab diesem du Zeitpunkt. landest im Firelink Shrine, ja. Es hat keine Ladezeiten in diesem Zeitpunkt. Das heißt, du kannst alles besuchen, was du willst. Du kannst überall hin, wo du Und willst. 90% der Spieler, mich eingeschlossen, sind erstmal zum Friedhof gerannt. Ich bin nach unten gelaufen. Auch komplett in die Katakomben runter. Weil es hieß, ich muss. Man kommt so. Die NPCs in diesem Spiel sind auch so witzig, weil du musst. Mir hat auch niemand gesagt, dass du die NPCs mehrfach anlabern musst, damit sie dir alles erzählen. Das wusste ich nicht. Das erklärt dir das Spiel einfach nicht. Das Spiel lässt dich komplett alleine mit allem, mit den Funktionen, mit dem Gameplay, mit allem. Das Spiel schmeißt dich in das Game rein und dann geht's los. Das Intro-Movie ist das verwirrendste Intro-Movie, was ich je gesehen habe, weil storytechnisch sind die Spiele meines Erachtens einfach nicht gut. Sie erzählen keine Geschichte. Für mich persönlich. Nee, die erzählen halt nur eine Hintergrundgeschichte. Das ist das Problem. Ja. Die haben das Setup für die Welt selbst. Also die Introsequenz erklärt eigentlich, was vor hunderten von Jahren geschehen ist. Mhm. Und der Rest der Story, den sollst du dir selber zusammenreimen. Also ich habe mir das so zusammengereimt, ich bin ein knuspriges Stück Bacon. weil der Charakter, den man sich am Anfang erstellt, ist tot. Der ist ein Untoter. Mhm. Und am Anfang, wenn du halt aufstehst, siehst du halt aus wie ein Verbrannter. Deswegen ist es ein knuspriges Stück Bacon. Dass ich das keinen Bock mehr hat zu sterben und sich jetzt gedacht hat, ich bringe jeden um, der mir entgegenkommt. Das war so in meinem Kopf die Geschichte. Und ich bin dann direkt runter in die Katakomben, also Richtung der Geister. Da unten treffen wir nämlich auf Geister, die mich gekillt haben. Die du auch selber nicht angreifen kannst, ja. Die ich nicht angreifen kann. Und dachte ich mir, was ist das für ein Schrott? Und dann bin ich den eigentlichen Weg gegangen, den man auch normalerweise gehen kann. Nach oben, ja. Nach oben, richtig. Und bin bei dem einer der ersten Bosses ein dicker Minotaurus. Bis zu dem habe ich gespielt. Der Taurus-Dämon, oh yeah. Richtig, habe ihn nicht besiegt, habe mich aufgeregt, habe dieses Spiel deinstalliert von meiner Festplatte von der PlayStation, habe es rausgeworfen und habe es am selben Tag verkauft. Weil ich gesagt habe, fick dich. Ja, meine Erfahrung war da so ein kleines bisschen anders. Aber nur ein kleines bisschen. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel auch gekauft, kam relativ gut voran durch Metawissen, weil ich einige Videos trotzdem dazu gesehen hatte. Hab dann irgendwann den Taurus-Dämon besiegt, aber dann kam ich bei den Gargoyles an. Ah. Und die habe ich, glaube ich, eine Woche lang jeden Abend bekämpft. Oh, wow. Und da war es so, ich habe im Wohnzimmer halt das Spiel gespielt. Meine Freundin war in einem anderen Raum, weil da ihr PC stand. Und dann haben sie irgendwann aus dem Zimmer, weil sie, keine Ahnung, wahrscheinlich was zu trinken holen wollte, guckst auf Bildschirm und sagt einfach zu mir, bist du immer noch da? Und ich halt zähneknirschend, ja. Ja, bin ich. Vielen Dank für deine Äußerung. Jetzt geh. Und dann habe ich die Spielwelt halt dann noch ein bisschen erkundet, ja, weil ich genervt war. Habe dann eine etwas bessere Rüstung gefunden. Das Elite-Ritter-Set, mein Lieblingsset in dem Spiel übrigens. Ist auch dieses Standard-Set, was man kennt, wenn man an Dark Souls denkt. Ja. Und habe halt dann meinen Claymore noch ein bisschen aufgerüstet. Ja, ich habe das Claymore benutzt, ein Zweihandschwert, weil warum nicht? Und damit habe ich sie dann mit einem, ich glaube, ein +3-Schwert war es dann, habe ich sie dann endlich geknackt. Und das war dann der Moment, wo es bei mir diesen berühmten Klick gegeben hat. Ja, wie man immer sagt, ja, Dark Souls ist so lang scheiße, bis es Klick macht. Ja, das hört man ja immer wieder in jeder Review, in jeder, der darüber erzählt. Und ja, auch den Moment hat es auch bei mir gegeben. Das war, wo ich dann endlich die Gargoyles besiegt hatte. Nice. Die erste sehr Glocke cool. geläutet habe und mich halt für sie, und ich habe mich wieder König gefühlt. Das ist so, ich bin als Gamer nie gegen so eine harte Wand gerannt, die ich dann endlich geschafft habe. Ja. Da habe ich dann meine Reise durch Blighttown angetreten und weil ich die 360-Version gespielt habe von der Prepare to Die Edition, war die Frames nicht ganz so extrem. Oh, hör bloß auf, Blighttown. Oh ja. Und 3 FPS-Town. Und dann kam natürlich dann mein zweitlieblingslevel in Dark Souls, dann Sens Festung. Eine mit Fallen gespickte Festung, die halt einfach nur Spaß macht, sie zu erobern mit schwingenden Beilen und Mit rollenden Felsen, es wird nicht umsonst gerne auch Takeshis Castle genannt, ja. Wo der aufmerksame Spieler viel Loot finden kann, wo es einfach nur richtig Spaß macht, wo dann der Iron Golem oben wartet, den man auch sogar, der so eine Anlehnung an den Tower Knight aus Demon's Souls ist, den kannst du nämlich auch auf die Achillesferse hauen, dass er umfällt. Ja. Dann kannst du ihn auf den Kopf hauen und für extra Damage und wenn du Glück hast, kannst du das an der Kante machen und der fällt dann einfach runter und du gewinnst. Genau. Und dann kommt halt der magische aller magischen Momente. Dann wirst du nach Anor Londo gebracht. Die Stadt Londo. Des Lichtes. Die Stadt des Hasses. Ja, da wartet nämlich zwei der berühmt-berüchtigsten Sterne überhaupt. Einmal die legendären Bogenschützen. Oh Gott. auf dieser scheiß Balustrade, ja, wo du lang balancieren musst. Weil wenn du nicht weißt... In einem Spiel, das nicht ausgelegt ist auf Balancieren oder Hüpfen und Springen, musst du hüpfen und springen und balancieren. Ja. Und wenn du nicht genau weißt, wie du dich bewegen musst, kann die Stelle für dich schon ein Dead End sein. Und ja, wenn du das dann aber geschafft hast, dann landest du bei den ikonischsten Endgegnern der letzten 20, 30 Jahre bei Ornstein und Smau. Smau. Ja. Smack, kein Mensch weiß, wie er ausgesprochen ist. Smacks, ja. Und ich hab Smacks. Wecke den Tiger in dir und die. Ich weiß bis heute, ich habe 26 Versuche für die gebraucht. Ich weiß das bis heute, ich habe das nicht vergessen. Ich habe nach Versuch 50 aufgegeben. Bei mir und Dark Souls 1 ist das so eine Liebes-Hass-Beziehung. Ich habe dieses Spiel sehr oft gekauft und sehr oft wieder verkauft. Weil ich irgendwann so sauer war, dass ich es einfach nicht mehr sehen wollte. Also habe ich dann verkauft und habe dann irgendwie gesagt, ach komm, probieren wir es nochmal, haben es dann wieder gekauft. I'm an Idiot. und habe dieses Spiel dann am weitesten gespielt, tatsächlich bis nach Anno Londo. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe den mein witzigstes Erlebnis war auf dieser Balustrade mit diesem Minotaurus. Er hat mich gekillt, indem er mich runtergeworfen hat von der Balustrade und ist mir hinterhergesprungen. Das war ziemlich witzig. Das fand ich sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es ist mir tatsächlich so. So hat Carla den Taurus-Simon übrigens auch besiegt, nur so nebenbei. Ja. Da musste ich auch sehr lachen. Und ich habe dieses Spiel dann immer wieder weitergespielt, immer wieder aufgehört, wieder weitergespielt, aufgehört, weitergespielt. Halt mit Kumpels im TS, die haben mir dann immer Tipps verraten, was ich genau machen kann, wie ich das am besten weitermachen kann. Und irgendwann kam ich dann nach Anno Londo. Ich hasse Anno Londo. Es ist eine hübsche Stadt, es ist schön groß, sieht eigentlich aus wie eine riesengroße Kathedrale, kannst du tatsächlich sagen. Ja. Ist auch angelehnt an eine, ich glaube, Kathedrale. Ist auch angelehnt an irgendeine große italienische Kathedrale. Ja. Und habe mich dann da durchgekämpft, bis ich dann irgendwann vor Ornstein und Smismas stand. Die beiden haben meinen Willen für dieses Spiel gebrochen. Ich habe ums Verrecken diese beiden nicht hingekriegt. Weder. Damals konnte man konnte ja auch eins der Dinge, die man auch machen kann in diesem Spiel, ist summonen. Das heißt, man konnte sich Freunde dazu holen oder Leute aus dem Internet, die einen dann helfen konnten. Ja, das krude System des Multiplayers, ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Richtig. Kommen wir gleich noch zu. Und da konnte man sich andere Leute aus dem Internet holen oder NPCs. Wenn man bestimmte Sachen, in dem Teil war es noch Humanity gefarmt hat, die man dann benutzt hat. Übrigens, die habe ich hauptsächlich benutzt zum Heilen, ich Idiot. Ja gut, wenn man es nicht besser weiß. Weil mir irgendwann meine Heil-Dings ausgegangen ist. Ich habe die beiden nie geknackt. Ich habe immer nur manchmal habe ich es geschafft, einen von den beiden zu knacken, aber wenn der eine stirbt, übernimmt er dann die. Ja, da kommt Rita Repulsa und sagt, mach mein Monster groß. Richtig. Dann kämpfst du gegen die mächtigere Version desjenigen, den du noch nicht getötet hast. Ha, genau. Und je nachdem, wie sich die beiden halt positionieren, schaffst du es halt auszusehen, entweder den. Das heißt immer, ja, du musst nur den einen killen, kein Problem, das ist der andere, kein Problem. Ja, wenn du den dünnen Ornstein zuerst tötest, ist der kill free. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Weil je nachdem, wie die beiden sich positionieren und wie ihre KI in dem Moment reagiert, ist der eine halt aggressiver als der andere und du schaffst es halt entweder den einen oder den anderen zu killen und dann bist du halt ja, vor allem, wenn ausgeliefert. Wenn du es nicht besser weißt, machst du die ersten Versuche ja auch so, dass du versuchst, den Schaden zu verteilen. Richtig. Und das solltest du halt auf keinen Fall tun. Du darfst dich nur auf einen konzentrieren. Nein, du solltest dich wirklich nur auf einen konzentrieren, während du versuchst, den anderen auszuweichen. Und ich habe das ab und zu vielleicht ein, zwei Mal hingekriegt und dann meistens waren dann meine Heiltränke schon weg. Und da war ich halt den einem ausgeliefert. Ich habe es nie hingekriegt, ich habe die beiden nie besiegt. Die beiden sind meine Achillesferse. Ab da weiß ich nicht, wie das Spiel weitergeht, weil ich es auch da in einer absolut... Ich bin kein Mensch, der sehr schnell wütend wird. Man braucht eine Weile, um mich auf die Palme zu bringen. Aber das Spiel hat mich so wahnsinnig gemacht, ich hätte tatsächlich. Ich bin kein Controller-Schmeißer, aber ich hätte tatsächlich den Controller fast irgendwo dagegen gepfeffert. Kann ich verstehen. Weil es mich so wahnsinnig gemacht Ja, hat. die Das war beiden auch der sind ja auch Zeitpunkt. knüppelhart. Aber man muss Ja. auch dazu sagen, es gibt nur einen Gegner im Spiel, der noch schwerer ist, und das ist der letzte Endgegner, das ist Gwyn. Ja. Aber auch nur dann, wenn man nicht parieren kann, bevor jetzt hier irgendjemand Richtig. rumbrüllen möchte, ja. Und Weil dieses wenn Spiel habe ich man dann. wie ich kein Parry-Held ist, dann ist Gwyn eine ganz schöne Herausforderung. Dieses Spiel habe ich dann nicht mehr angerührt bis zur PlayStation 4-Version. Ja, die Remaster-Version ist fantastisch. Danach habe ich, bis dahin habe ich dieses Spiel nicht mehr angerührt. Ich habe gesagt, Dark Souls ist der größte Mist, der je erfunden wurde. Fuck Dark Souls, ich spiele dieses Spiel nie wieder. Kack-Story, keine Story, scheiß Gameplay, fuck des Games. Nie wieder gespielt, bis zu dem Remake von 2018. Also ganze 7 Jahre lang habe ich danach dieses Game, oder 6 und 5 Jahre lang, habe ich sie ignoriert. Ich habe es natürlich weitergespielt, weil ich habe sie ja irgendwann geschafft, nach 26 Versuchen, wie gesagt. Ich habe von der Mimik ein paar Meter weiter vom Startbonfire in Anor Londo kann man einen Weg gehen, da ist eine Mimik, also eine falsche Truhe. Und wenn man die besiegt, lässt sie die Kristallhellebarde fallen. Und die kann den Kampf für einen knacken. Ja, das ist doch so fies. Weißt du, diese Mimics, du also, ey, geil, eine Truhe, gehst dahin, drückst sie an, Die frisst dich. zwei Arme kommen, das Ding stimmt, ram, ram, ram, tot. Yeah. Well, Und auf fuck. jeden Fall, wenn du sie geschafft hast zu besiegen, lässt sie ja die Kristallhellebarde fallen. Und das Ding bei Kristallwaffen ist, diese Kristallverzauberung ist unfassbar mächtig. Okay. Aber die haben keine hohe Haltbarkeit und du kannst sie nicht reparieren. Das heißt, du hast auch gegen Ornstein und Smaug nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen. Du kannst es halt upgraden mit seltenem Material, Funkeltitanit. Den man kriegt, wenn man so kleine komische Viecher haut, die auf dem Ja, Boden genau. rumrennen. Und mit jedem Upgrade, was du machst, wird's halt wieder repariert. Die Durability. Ja. Genau. Und mich hat es dann irgendwann mit all den Versuchen auf plus 3 und mit plus 3, dann hast du dann halt wirklich, keine Ahnung, brauchst wirklich nur 5 Schläge für die erste Phase. Aber die 5 Schläge musst du trotzdem landen können. Ja, es ist trotzdem nicht geschenkt. Das Schöne ist ja, man trifft in diesem Spiel auch NPCs, sehr oft NPCs tatsächlich, die ihre eigene kleine Mini-Story immer haben. Ja, aber die schaffst du, die kann man ohne Guide nicht durchspielen. Punkt. Richtig, absolut nicht. Das ist nicht möglich. Wer auch immer sich damals die Mühe gemacht hat, diese Story zu verfolgen, mein absolutes Gratitude, weil ich hätte keine Ahnung, was sogar ich bei manchen Dingern machen muss. Das Schöne ist ja an den ganzen NPCs, das ist eins der besonderen Dinge an Dark Souls, du kannst sie alle töten. Scheißegal, wer da rumrennt. Scheißegal, wie freundlich er zu dir ist. Du kannst dir sagen, den kill ich jetzt. Dann kannst du ihn killen. Aber Du doch nicht kannst dir das Spiel Siegmeier, natürlich. Alter. Kannst du dir Und das nicht Spiel so natürlich auch leer. richtig kacke machen? Kannst du, also wenn du Lust hast, kannst du ihn verprügeln und killen und kriegst vielleicht noch seine Rüstung oder sein Schwert oder sonstiges. Oder gar nichts. Das kann natürlich auch passieren. Es kann auch sein, dass es dir zum Beispiel wie mir geht und du greifst aus Versehen den Schmied an. Ja, der haut dich ganz schnell aus den Latschen. Der ist nämlich mega Der haut dich stark. ganz schön aus den Latschen. Und wenn das Problem ist, wenn du sie nicht killst, und du sagst auch, ja gut, dann komme ich halt zurück, der wird schon nicht mit. Nein, die Die behalten sind ihre da. Aggro. Die sind Dauer-Aggro, solange bis du sie tötest, richtig. Nee, du kannst dann auch in die. Du kannst wieder dahin gehen, wo die Gargoyles sind. Oben auf das Kirchendach. Ja, und da gibt es einen, für den du Ein NPC, horrende Preise zahlen da musst. kannst du, keine Ahnung, 6.000, 10.000 Seelen sein, je nachdem, welcher NPC es war, den du aggro oder gemacht hast oder getötet hast. Und der belebt die dann wieder. Aber das kostet halt dementsprechend, wie Stefan gerade richtig Horrende angemerkt hat. Preise. Aber das Problem Und ist, nach Anor Londo beginnt halt der nicht fertige Teil des Spiels. Echt? Ja, weil dann du bekommst dann das Lord Vessel. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil weiß ich halt gerade nicht. Aha. Und Okay. damit kannst du dich dann teleportieren zu dem wichtigsten Bonfire des Spiels. Kannst dich halt quer durch die Welt teleportieren dann endlich. Ah, genau. Und da musst du halt die 4 Lordseelen suchen, weil es gab 4 große Seelen und mit den Seelen kannst du dann im Ofen der letzten Flamme kannst dann das Feuer nochmal entzünden damit. Und da machst du dich halt auf die Suche nach Nito, den Lord der Toten und hier das Bed of Die Bosse haben Chaos. coole Designs. Die Bosse haben sehr geile Ja, aber du Designs. hast Das mit muss ich dem, tatsächlich sagen. du hast dann Lost Izalith, was einfach nur ein riesiger Lavasee ist, Ja, der stimmt. richtig scheiße ist und beschissen ist und scheiße ist. Nein, das ist einfach nur ein riesiger Lavasee mit ein paar Ruinen drin, wo ein Haufen Dino-Hintern ist. Und das sind nur Dino-Hintern. Ja, es Na, ist. super. Und dann kommst du halt da an und das Bed of Chaos ist ein Gimmick-Rätselboss. Okay, Das sieht aber aus den wie. hasse ich. Nee, der sieht dann aus wie ein riesiger Baum. Und du musst auf beide Seiten die Siegel lösen, damit du in die Mitte gehen kannst, um dann den Parasiten, der da ist, der davon beschützt wurde, mit einem Schlag erledigen zu können. Das Problem ist, dass dann immer wieder der Boden einbricht. Und wenn du in die Mitte rennen willst, der hat halt so eine Wischattacke, die dich immer in den Boden, immer runterfallen lässt, dich runterschmeißt und das wirklich die beschissenste Hitbox aller Zeiten hat. Der trifft dich gefühlt immer und es ist pures Glück teilweise, das zu schaffen. Das ist, nee, das ist einfach, der ist einfach beschissen. Punkt. Fantastisch. Ja, und das macht keinen Spaß. Wie gesagt, der ganze Lost Es Izalith Part ist der Part, den From Software nie hat fertig entwickeln können. Nee, ist so, dass wie oft der. hast du wie oft hast du Dark Souls durchgespielt? Boah, warte, ganz kurz. Puh. 17, 18 Mal, glaube ich. Grob geschätzt 17, 18 Mal. Ja, ich bin ja Es kein gibt Speedrunner oder so, aber ich hab das Spiel schon relativ häufig durchgespielt, ja. hast du es gibt ja auch mehrere Enden, glaube ich, oder? Zwei? Zwei, Zwei. drei Enden? Keine Ahnung. Zwei. Du Zwei. kannst das letzte Feuer wieder entzünden, damit das Age of Fire, damit einfach alles so bleibt, wie es ist, wenn du so willst, und der Kreislauf am Leben bleibt. Oder du kannst halt rausgehen, das Feuer nicht entzünden, und du kannst der Lord of Darkness werden. Oh. Aber Kanon ist, soweit ich weiß, dass der Kreislauf weitergeführt wurde. Der Speedrun für Dark Souls Remastered übrigens ist im All-Boss-Modus auf Platz Nummer 1 1 Stunde und 34 Minuten wurde gemacht vor 10 Monaten. Hier ist ein neben Und Mario 64 eins der meistgespeedrunnten Spiele überhaupt. ja, und eins und der Any-Percent-Modus, das heißt mit allen Glitches und so weiter, 19 Minuten 20 Sekunden vor 7 Monaten. Ja. Sehr krass. Das, vor allem sich das Sehr, sehr anzuschauen, krass. ist einfach nur sick. Das ist der Wahnsinn, wie die das machen. Das ist der absolute Hammer. Also da empfehle ich wirklich jeden. Schaut euch mal einen Speedrun zu Dark Souls 1 Aber an. Das bitte ist erst dann, wenn ihr euch selber durch das krass. Spiel gequält habt. Weil Ja. dann ist es doppelt bitter. Dann ist es doppelt bitter, wie viele an Sachen du eigentlich vorbeigerannt bist, richtig. Es gibt unzählige Arten, dieses Spiel durchzuspielen. Du kannst ja auch, also, das, was sehr viele Leute auch machen, ist mit Magie, weil Magie ist in jedem Souls-Game overpowered. Jein. Jein? Jein. Also, die Leute tun immer so, als wäre das der Easy Mode. Was er auch irgendwo Okay. ist, aber nur dann, wenn du zu 100% weißt, was du tust. Das stimmt, ja, das ist Weil allerdings wahr. viele haben gehört, ja, Magic is easy, das funktioniert aber nur in Demon's Souls. Weil ab Dark Souls, ob du jetzt 1, 2 oder 3 spielst, ist völlig egal. Du musst das Positioning drauf haben, weil in dem Moment, wo du castest, bewegt sich dein Charakter nicht. Ja. Das heißt, du kannst dich nicht. Bei vielen Bossen, die eine hohe Ausholbewegung haben, geht das schon. Aber du musst ja trotzdem 100% wissen, was du tust und wann du es tust. Weil dann kannst du Bosse two-shotten, one-shotten. Ja? Dann ist das Spiel free, aber du musst 100% wissen, was du tust. Genau. Storytechnisch, die Geschichte erzählt sich eigentlich in den Item-Beschreibungen, was ich ehrlich gesagt nicht richtig verstanden habe. Nee, es geht halt ganz, um es mal versuchen, simpel auszudrücken. Du musst dir die Umgebung anschauen, du musst gucken, wo du das Item aufgehoben hast und dann die Beschreibung lesen und dir dann einen Reim um die Umgebung auch machen. Genau. Weil warum liegt jetzt Richtig. die Ring XY genau hier? Ja. Und dann guckst du die Beschreibung an und hörst du, meistens sind es irgendwelche Leute, die sich gegenseitig umgebracht haben oder sich selbst umgebracht haben. Weil kein einziger dieser gottverdammten NPCs in diesen gottverdammten Spielen kriegt ein Happy End. Ja, was am schmerzhaftesten halt bei den beiden beliebtesten ist, bei Siegmeier von Katarina, den Zwiebelritter, Mhm. Weil der Zwiebelritter ist einfach so. Der ist eigentlich quasi ein Noob. Der kann nichts alleine hin. Du siehst ihn das erste Mal, wenn du unterwegs bist zu den Gargoyles, weil der sitzt vor Zens Festung und Zens Festung ist zu. Die öffnet sich ja erst, wenn du die beiden Glocken geläutet hast. Und der sitzt halt so davor. Door close. Und du denkst dir halt erstmal nichts weiter, aber denkst du, ja, warum sitzt du jetzt hier einfach nur blöd rum, aber gehst jetzt erstmal weiter. Ja? Und dann machst du irgendwann Zens Festung auf und dann ist er natürlich nicht mehr da, weil er reingegangen ist. Und mitten in Zens Festung triffst du ihn dann. Oh, ich stecke hier schon wieder fest. Bis du dann die Gegner für ihn freiraubst. Oh, danke dir. Und dann triffst du ihn in Anor Londo, in so einem Seitenarm, den du locker vorbeilaufen kannst, wenn du nicht absolut jeden Weg abläufst. Ja, das ist auch so, du kannst so viel verpassen Ja, im und Spiel, wenn du nicht genau dann steht aufpasst. er nämlich da. Und dann so, oh, da ist ein Raum voller Ritter. Wir müssen uns eine Strategie überlegen. Dann haust du sie halt alle zu Klump, weil, warum nicht? Und dann gehst du zu ihm zurück. Hey, du hast ja alle besiegt. Danke, Mann. Dann kann ich jetzt meine Reise fortsetzen. Denkst du, Alter, kannst du nichts alleine machen. Vor allem, der hat den Zweihänder. Das ist eine der stärksten Waffen des Spiels, wenn du damit umgehen kannst. Ja, Ist kein das Spaß. stimmt. Die meisten meiner Runs mache ich mit dem Zweihänder, weil ich einfach liebe, damit alles kurz und klein zu hauen. Und dann triffst du ihn tatsächlich kurz danach am Feuerbandschrein wieder. Und dann, oh, ich gehe mal meine eigenen Abenteuer erleben. Und dann musst du nämlich selbstständig nochmal runter in den Sumpf gehen, obwohl du da eigentlich nichts mehr zu erledigen hast. Erstmal. Mhm. Und da steht ja irgendeiner verlassene Ecke, in der du eigentlich nicht mehr hin musst. Und du so, oh, ich bin vergiftet. Was mache ich denn jetzt? Dann gibst du ihn, da musst du Gegengift in der Tasche haben und es ihm geben. Nee, der ist nicht vergiftet. Der sagt einfach, hier ist alles, hier, man kann sich hier so schnell vergiften. Und dann musst du ihm 3 oder 5 Heilkräuter eben geben. Oh, danke dir, da kann ich meine Reise doch fortsetzen. So, mach doch mal was selber! Und dann triffst du irgendwann unterwegs seine Tochter. Die sucht ihn nämlich. Da kannst du sagen, ja, ich habe ihn begegnet und dann geht's ihm weiter suchen. Und dann bist du irgendwann in den Ruinen, wo ja auch das Bed of Chaos ist. Und da musst du ihn in so einer Giftsuppe vor Gegnern retten. Und da musst du aufpassen, dass du Gegner besiegst, bevor er komplett vergiftet ist und stirbst. Ja. Weil dann schläft er auf einmal im Stehen ein und denkst du, ja, Penner. Ja, aber irgendwie mag man den Kerl ja trotzdem. Ja, der ist halt so ein sympathischer Noob, der eigentlich nur sein Abenteuer erleben will. Der ist auch immer enthusiastisch und ha! Ich, Siegmeier von Katharina! Ha! Und irgendwann kannst du dann, wenn du das dann erledigt hast, dann musst du durch die legendäre Leere gehen. Das ist ein verstecktes Gebiet, das hinter zwei verschwindbaren Wänden ist. Weil es Gott. gibt ja in Dark Souls diese Wände, wenn du dagegen schlägst, verschwinden die. Ja. Und da kommst du in so einen Baum rein und da kannst du einmal die versteckte Wand wegschlagen, da ist eine Kiste. Denkst du, geil. Aber du musst hinter der Kiste nochmal die Wand verstecken, da ist nochmal ein komplettes verstecktes Level. Mit einem versteckten Covenant. Und sowas soll man alleine finden. Ja. Und dafür musst du Das ist erstmal auch sozusagen. diesen ganzen Tree das ist der Baum, den du das ganze Spiel auch am Feuerbandschrein sehen kannst. Der geht bis ganz runter zum sogenannten Aschesee. Einer der wenigen Orte, wo auch Musik läuft. Da setzt so ein Götterchor ein, wenn du da ankommst. Du kriegst richtig Gänsehaut, das ist Ja. Wahnsinn. Und dann triffst du da auf einmal ich glaube, doch seine Tochter hieß Sieglinde, glaube ich. Siegmar und Sieglinde, fantastisch. Und sie musste ihn erschlagen, weil er halt wahnsinnig geworden ist, weil er gemerkt hat, dass er nichts alleine hinbekommt. Weil in dieser Oh Welt, wow. wenn du halt deinen Lebenswillen verlierst, wirst du halt hollow. Ja, da wirst du halt ein Ja. willenloser Zombie. Das ist halt so, streng genommen kannst du sagen, kann man in Universe sagen, dass diese ganzen Hollows alles Spieler sind, die aufgegeben haben. Weil du bist ja selber so ein Untoter. Richtig. Und du wirst ja nur von deinem eigenen Willen weiter vorwärts getragen. Und dann hast du halt gesehen, dass Sieglinde ihren Vater erschlagen musste. Und dann. Ja, und das ist nur eins der vielen Beispiele der Quests, die du da machen Ja, genau, ich kannst. werde jetzt die anderen nicht ausführen, weil das jetzt auch zu lange dauern würde. Es ist, also Aber das ist, ist halt, es es ist ist halt eine der so. denkwürdigsten Quests, was mir halt zum Beispiel auch mit dem weltberühmten und beliebten Solaire ist. Das werde ich jetzt nicht ausführen, aber es ist natürlich genauso eine todtraurige Quest. Richtig, aber wie gesagt, schon kein einziger dieser NPCs kriegt ein Happy End. Nicht Eine ein einziger. Kleinigkeit noch, bei einem NPC, weil das ist für dich vielleicht interessant, das wusstest du vielleicht nicht. Der Crestfallen Warrior, also der Kämpfer, der da am Anfang vom Feuerbandschrein sitzt und dir sagt, dass du dir bei den Glocken läuten sollst. Ja. Du kannst nach jeder Glocke nochmal zu ihm hingehen und sagen, yo, guck mal, ich habe die Glocke geläutet, weil am Anfang lacht er dich aus, du schaffst es ja eh nicht. Ja. Und dann hast du die erste Glocke geläutet. Ey, scheiße. Ja, versuch erstmal die zweite zu läuten, das schaffst du eh nicht. Dann hast du die zweite geläutet, kommst du wieder, guck, ich habe schon wieder eine geläutet. Und der so, vielleicht sollte ich mich doch selber auf den Weg machen. Und dann, um einen der Lords dann zu erledigen im letzten Drittel des Spiels, die vier Könige, musst du ja runter in die Katakomben, wo Stefan von den Geistern vermöbelt wurde. Und auf dem Weg dorthin begegnet dir auf einmal ein Hollow mit eben genau der Kettenrüstung und der Bewaffnung, die er hat. Das heißt, er selber ist da runtergegangen und ist wahnsinnig geworden und du musst ihn erschlagen. Ja. Und das Schöne ist bei den NPCs, es gibt erstens, sie sprechen immer so und immer in diesem Ton und dann am Ende Ja, und die sprechen immer dieses, gibt's dieses immer, immer einen, der Hochenglisch. sich komisch anlacht. Und die Ja, sprechen immer dieses Hochenglisch, dieses Goodbye thee, ba ba ba ba da, ba ba ba. goodbye, mate. Ja, Genau. immer. Und das ist halt, ja, so sind dann die NPCs aufgebaut. Kommen wir kurz zum Multiplayer von dem Dark Souls-Teil. Allgemein von den Dark Souls-Teilen. In Teil 1 war es so, du brauchtest, wie gesagt, ein Item namens Humanity, dass du, ich weiß nicht, konntest du das farmen? Oder hast du es nur in Es Kisten gab, nee, gekriegt? es gab Gegner, bei denen du es farmen kannst, Ratten zum Beispiel. Ja, Oder genau, im richtig. DLC gab es Menschlichkeiten an sich, die dann natürlich viel häufiger gedroppt haben. Ja, wenn du dieses Ding konntest, in Teil, ich glaube, in Dark Souls 1 war das so, wenn du die konntest du nur am Feuerschrein benutzen, also Genau, ist dann an deinem du Checkpoint. musstest sie erstmal ploppen. Dann stand Richtig? neben deiner Lebensleiste dann eine 1 oder eine 2, je nachdem, wie viel Humanity du geploppt hast. Na genau, und dein Charakter hatte wieder Farbe im Gesicht. Genau, sobald dann kannst du dich eben am Lagerfeuer hinsetzen und das Hollow werden umkehren. Dann hast du deine menschliche Gestalt wieder erlangt, bis du wieder stirbst. Und solange du Richtig. menschlich bist, kannst du andere Mitspieler halt rufen, wenn die ihr eigenes Rufzeichen halt hinterlegt haben. Genau. Oder aber, Was viel schlimmer was auch ist. sehr gern, was viel schlimmer ist und auch sehr gern auch passiert, andere Leute können in dein Spiel eindringen, weil du machst dich damit komplett Und dich verletzlich um deine und Seelen können dich erleichtern. Ja. und dich in der Seele erleichtern und können dich eiskalt umbringen. Genau, die können in deine Welt einfallen. Die werden nicht von den Gegnern geaggrot. Die können sich einfach neben den starken Gegner hinstellen und ne, ne, ne, ne, sagen. Weil Ja. solange ein feindlicher Spieler in deinem Gebiet ist, kannst du das Gebiet nicht verlassen und du kannst das Bonfire nicht benutzen. Richtig. Es sei denn, du hast ein Item, wo du die zurück in ihre Welt schicken kannst. Das Wenn gab's du aber ja. das Item nicht dabei hast. Nein, das gab's erst viel, viel später. Da gab es das Spiel. Oh, scheiße. Oh, Das heißt, also im wenn ersten du Teil zum gab es das Beispiel. definitiv noch nicht. Wenn du wie ich auf dem Weg zu den zwei Assis warst und du hast eine Humanity reingeworfen, der Weg dahin war schon scheiße. Weil Weil da ist schon riesengroße Ritter. es stehen zwei riesige Sentinels direkt davor. Ich weiß bis heute nicht, was FromSoftware Richtig. sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung. Und wenn du es dann irgendwie geschafft hast, die irgendwie wegzulocken oder sie irgendwo dahin zu kommen, In der du Zeit schaffst hatte es ich vielleicht immer noch. jemand invaded. Da hatte ich In immer der Zeit jemand hat. invaded. Richtig. Hattest du immer irgendeinen am Arsch, der dich gekillt hat, der aussah wie irgendjemand aus dem. Der in den Kostümverleih reingestolpert ist. Ja. Oder da rauskommt mit, keine Ahnung, halb nackt mit einem großen Hut und einem Schwert, was er überhaupt nicht tragen kann. Und in einem Schlag vernichtet er dich. Ja. Und dann macht er noch einen Trolldance und dann bist du im Prinzip in einer Welt Weil und da darfst hat wieder sich runter zwar in anfangen. der PvP-Szene hat sich dann zwar eingebürgert, dass man sich einen neutralen Punkt dann irgendwo sieht oder man abwartet, bis der Spieler halt die Gegner besiegt hat, man sich dann verbeugt und dann anfängt zu kämpfen. Es Aber in gibt Anno, aber aber nee, trotzdem in immer wieder Anno Londo, das Trolle. sind nur Arschlöcher. In Anno Londo waren nur Ja. Arschlöcher, die während du noch die Sentinels besiegt haben, einfach dir auch in den Rücken geschlagen haben und sich dann wie die größten Helden geführt haben. Und ich denke so, danke, du bist ein ganz toller. Es ist Das so. hast du gut gemacht. Es freut mich ja, dass du irgendwie deinen kleinen Pimmel kompensieren musst, aber mach's doch nicht an mir. Ja, Ja, das genau. ist furchtbar. Und so funktioniert das Multiplayer-System in Teil 1. Eigentlich In Teil funktioniert das 2 war so es, in glaube ich, jedem, dass auch du dann so. Zeichen legst. In absolut jedem. Selbst bei Ja, Bloodborne ist das aber so. ich glaube nur in Teil 3 brauchtest du nicht mehr ins Feuer, um das Zeug reinzuwerfen. Nee, in 2 ging das auch. 2 war es auch so, okay. Wie gesagt, Dark Souls. Ich hab's jahrelang ignoriert, hab's dann wieder gespielt, hab's bis heute nicht durch, weil ich auch nie wieder bis nach Alolondo gespielt habe. Ja, ich werde dich mal durch den Kampf carryen, auch wenn es eigentlich nicht ehrenhaft ist, aber ich will, dass du zumindest mal das Ende des Spiels gesehen hast. Es wäre nicht schlecht, ja, können wir irgendwann mal machen. Das Schöne ist, man kann ja auch zu zweit spielen, ist ja auch das Gute. Ja, früher ging das nicht. Ja, stimmt. Weil im Das ersten wurde, glaube ich, erst Teil, reingepatcht. nee, es war ja in der 360 oder PS3-Version ist es random, wen du bekommst, wenn das Zeichen gelegt wird. Stimmt, ja, genau, richtig. Erst ab, ich glaube, Bloodborne war es so, dass du ein Passwort festlegen konntest, was dann beide haben, dass man nur das Zeichen von seinem Kumpel sehen konnte. Konntest du im Bloodborne Leute reinholen? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall erschien Die rufst halt mit 2014, so einer Buddy-Glocke war es. erschien 2014 der Nachfolger, der umstrittenste Teil der Dark Souls-Reihe, und zwar Dark Souls 2. Ja. Ich mag Dark Souls 2. Ich finde Dark Souls 2 eigentlich Dark richtig Souls gut. 2 war Ich der habe. einzige Teil, an dem Hidetaka Miyazaki nicht mitgearbeitet hat. Ja, und Und das merkt man dafür hassen daran, sie das dass. Spiel bis heute. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist eher dadurch, dass Schwierigkeit halt durch Unfairness erzeugt wurde, weil das Spiel einfach mit Gewalt schwer sein wollte, um schwer zu sein. Witzigerweise fand ich das Spiel leichter als den ersten. Ich bin da so viel besser vorangekommen, ich weiß Ich auch nicht kann warum. dir sagen, warum. Weil du geübter einfach warst. Du warst Kann einfach sein. geübter mit Souls-Spielen dann schon. Dadurch fühlt sich der zweite Teil gerade am Anfang deutlich leichter an. Aber die Bosse Ja, vor allem haben halt oft so dieses, ja, da sind halt noch Ads jetzt dabei, weil Baum. Oder wir haben viel, Ja, da sind ja. viel mehr Bereiche mit viel zu vielen Gegnern. Dafür ist es auch der Teil, der meist am besten im Koop funktioniert, weil man dann einfach besser zusammen spielen kann, weil für jeden Gegner übrig bleiben. Ja, das, also der ist halt, viele Leute sagen, er ist der leichteste Teil der Reihe. Du wirst mit Checkpoints überschüttet. Du wirst mit Heil-Items überschüttet in dem Du Game. hast zwei Vorteile. Du kannst zu jedem Bonfire porten, was du findest. Es gibt So mehr auf der Bonfire. Stelle, richtig, ja. Es gibt viel mehr Bonfire. Vor allem in der Nähe von Bossgegnern sind plötzlich welche. Was ich aber gar nicht so schlimm Ja. finde, ehrlich gesagt. Nö, das fand ich auch nicht schlimm. Das fand ich ehrlich gesagt ganz Nee, okay. dass diese ganzen Puristen. Oh, da muss er nicht mehr durch das ganze Level laufen. Ja, genau. Ich muss nicht mehr durch das ganze scheiß Level Ganze. laufen. Richtig. Nur um den Boss zu üben. Willst du mich verarschen? Die Bosse sind schwer genug. Ah! Und du hast halt den Ja, das Vorteil, ist dass du so furchtbar. neben deiner Estusflasche halt noch so Heilsteine hast. Kleine, mittlere und große. Genau. Und die haben halt je nachdem, die kleinen heilen halt nur ein Viertel von deinem Leben und so weiter. Und Richtig, und die konntest du dann wunderbar farmen. Das hat halt auch und ganz gut die haben gepasst. halt langsamer dein Leben aufgefüllt, während der Estus halt dein Leben halt sofort wieder aufgefüllt hat. Dafür bleibst du für den Estus halt ewig stehen. Weil es dafür einen neuen Stat gab, Adaptivity, Oh, und wenn die du den mitgelevelt hast, Trinkanimation. wurde halt die Trinkanimation beschleunigt. Aber die Steine, die kannst du halt auch in der Bewegung halt nutzen. Man muss sich halt vorstellen, mit der Trinkanimation ist das folgendermaßen: Dein Charakter stellt sich hin, meißt sich breitbeinig hin, greift nach hinten, holt das Getränk, setzt an und trinkt. Das Ganze dauert vielleicht 3 Sekunden, wenn überhaupt. Aber das ist in so einem schweißtreibenden Bosskampf Und wie bei es Dark fühlt Souls sich entscheidet an. das Überleben und Tod. Und es fühlt sich an wie 3 Jahre. Ja, das ist so ein bisschen wie bei den alten Monster Hunter Teilen, ehrlich Oh, gesagt. es kann das. Ja, es kann das Ist so ruhig. das Fühlt sich an wie Einzige, was 300 Jahre. wirklich das Einzige, was ich am alten Monster Hunter auszusetzen habe, ist, wie lange die brauchen, um ihre Scheißdrecke zu saufen. Das ist Aber Katastrophe. ansonsten, wie gesagt, du hast die Heilsteine. Was man dem Spiel zugute halten muss, ist vor allem die Abwechslung in den Gebieten, weil du hast sehr viele abwechslungsreiche Gebiete. Du hast einen Nebelwald, du hast ganz klassische Fantasy-Gebiete, du hast ein Du hast einen Lavaschloss, Hafen. du hast einen Piratenhafen, genau. Ja. Es ist halt schon vom Level-Design her ist es vielleicht sogar der beste Teil der ganzen Reihe. Du hast einen Untergrund mit einem komischen Monster, was aus was aus Gliedmaßen besteht. Ja, es ist fantastisch. Wie gesagt, es ist. Es ist, aber auch allgemein, die Games haben was Gegnerdesign angeht, sind die wirklich gut. Vor Ja. allem was Boss-Design angeht. Wie gesagt, Du hast halt diese es hat typischen halt große. Standardbosse, Ja. Aber auch aber du ganz hast da viel wirklich eine Body-Horror sehr, mit sehr dabei. Du gute. hast ganz viel Body-Horror mit dabei. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Das Problem bei Aber Dark Souls das ist 2 halt ist auch halt gut. einfach, es ist phasenweise halt leider sehr unfair, weil die Hitboxen nicht so gut balanciert sind wie in den anderen Ja, Teilen. dafür bist du eine doppelt große Hitbox. Ja. Wie gesagt, der Adaptivity-Wert, der mitgelevelt werden muss, damit auch deine Rolle mehr Iframes hat, es ist halt alles scheiße, was das angeht. Und es gibt halt viel mehr Bosse, die einfach nur unfair sind, um unfair zu sein. Es ist halt sehr, Ah, sehr, sehr sehr, schön. sehr, sehr schade, weil auch die DLCs von dem Game halt verdammt gut gewesen sind. Das Witzige ist ja, ich hatte am Anfang die PlayStation 3-Version gespielt, die normale PlayStation 3-Version. Wenn du aber dann die Solar of the First Sin Edition, also die upgradete Version, spielst, ist das komplette Spiel umgebaut. Ja, vor allem unfairer. Und vor allem schwerer. Ja. Viel, viel, viel schwerer. Das ist aber dann aber auch schwer zu machen, weil es halt schwer sein soll. Ja. Das ist halt, du bist am Anfang zum Beispiel, hattest du einen kleinen, um das mal, ganz zu besprechen. Es gab so ein kleines Gebiet, da bist du hast am Anfang so ein kleines Gebiet gefunden mit einer Frau, die am Feuer steht. Das Einzige, was sie sagt, ist Bär, Sieg, Sieg, weil den Rest überspringst du. Mit Hab der ich du auch Wasser löschen schluckt, kannst. Mann? Sorry. Aber es ist tatsächlich so, Bär, Sieg, Sieg, den Rest Ja, überspringst ich du. weiß, ich weiß. Bear of the Curse, bla bla bla. Sieg, bla bla. Ja, Seek ist okay, Souls, passt schon. Seek Souls. Richtig. Deswegen Bär, Sieg, Sieg dann. Und dann rennst du an dir vorbei und rennst du sozusagen in die erste Richtung, wo du dir halt denkst, hey, da gehe ich jetzt hin. Und dann kommst du auf ein weites, schönes, offenes Gebiet, wo ein paar Gegner rumstehen, ein paar große Ritter, die du eigentlich ganz gut kiten kannst, weil du schön um sie rumlaufen kannst. In der Solar of the First Sin Edition sind dort weiße Ritter. Und diese weißen Ritter sind einfach Arschlöcher. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Absolute Kreuzfahrer, Arschlöcher. ja, mit ihrem Helm. Ja. Ja. Die sind an sich geile Gegner zum Bekämpfen, aber nicht, wenn du gleichzeitig die großen Arschlöcher bekämpfst. Richtig. Und dann hast du dann auch noch einen Drachen, der plötzlich nicht da war, der vorher nicht da war. Und der jetzt da In dem Game. sitzt, genau. Und der jetzt, der sitzt an der Stelle, wo du einen Charakter besiegen kannst, und zwar Ornstein. Den alten Drachentöter, bitte, ja? Ja, okay, gut, den alten Drachentöter oder auch Blue Recycling kurz Ornstein, Es war der da Ornstein viel einfacher nur in einer ist. schwarzen Rüstung und ohne seine Blitzfähigkeiten, genau. Und viel, viel zu leicht, richtig. Den kannst du dann da besiegen. Und vorher konntest du da einfach so hin. Und der abgedeckten Fassung war da halt ein scheiß Drache. Und das war dann halt schwer gemacht, weil auch schwer. Und das war Ja. halt nervig, Zum Kotzen, extrem ja. nervig. Und die Version gibt's nur noch. Es gibt keine normale, es gibt keine andere Version mehr, die zum Beispiel, das Spiel könntest du starten, könntest du auswählen, möchtest du es normal spielen oder Solo of the First Sin Edition. Nein, es gibt nur noch die abgedeckte Fassung. Ich habe Die die ist halt einfach Originalversion Gott sei Dank hier unfair. liegen, aber ja. Wenn du die DLCs Ist ja spielen einfach willst, wird es aber automatisch unbeschwert. geupdatet. Das ist halt das Problem. Und die DLCs sind einfach nur. Also, ich bin auszusehen in eins dieser DLC-Gebiete gestolpert. Und zwar nach dieser Lava-Welt, wo du diesen einen. Wo du Ja, den, der mit da seinen. landest du, glaube ich, im ersten DLC bei dieser Ja, da Pyramide, bei bei dem dem. Tempel. Ich bin da lang gelaufen. Ich kam vorher in dem Spiel wunderbar klar. Auch mit den Super Ninja Hero Turtles, die sich umgedreht haben, auf den Rücken geschmissen haben, dich gekillt haben, das war ziemlich witzig. Da kam ich ohne Probleme, klar, kein Problem. Und dann steigst du da unten hinab und der erste Gegner rennt auf mich zu und one-shottet mich. Ich so, Ja. Ja, wenn man nicht weiß, dass was es der ist hier DLC los? ist, ist dieser Difficulty Spike halt lächerlich, ja. Ja, aber wenn du die DLCs vor dem eigentlichen Hauptspiel abschließt, ist das Hauptspiel danach ein Spaziergang. Ja, klar, weil auch die schwersten Bosse ja auch da warten. Richtig, ja. Auch ein unsichtbarer Boss zum Beispiel. Irgend so eine Katze oder irgendwie sowas. Ja. Unsichtbares Viech. Wo du eigentlich erst den Schneesturm beseitigen musst, damit du das Viech besiegen kannst, weil es sich reflektiert, oder du bringst es einfach so. Geht auch. Ich glaube, niemand stellt den Schneesturm ab. Jeder bekämpft es so, glaube ich. Ich habe einen Streamer gesehen, der hat erst den Schneesturm abgestellt. Nachdem er 3 Stunden gebraucht hat und versucht hat, das Viech zu Ja, killen. und Das war dann ziemlich witzig. kämpfst du später nochmal gegen die Katze, aber zweimal. Also sie Ja, kommen die beiden richtig. Katzen zusammen und denkst so, warum? Wofür? Das ist Ja. keine Challenge, das ist einfach nur nervig und unfair. Richtig. Das Schöne ist, wenn ich hier sehe, bei der Rezeption, das Spiel erhielt größtenteils positive Kritiken. Die Zeitschrift PC Games bezeichnet Dark Souls 2 als fast perfekt und als eines der schwersten Rollenspiele und vergab 92%. Die Redaktion der GameStar kritisierte, dass das Spiel in einem Steam-Account gebunden wurde. Mein Gott, wie lange ist es her? Zudem wurde bemängelt, dass das Spiel technisch hoffnungslos veraltet sei und trotz der spürbaren Verbesserung die Maus- und Tastatursteuerung immer noch nicht perfekt funktioniere. Erstens, wer zur Hölle spielt das Spiel auf Maus und Tastatur? Nur Psychopathen tun das. Das ist doch nicht World of Warcraft. Zweitens, technisch hoffnungslos veraltet, das ist jedes Game, was auf PC gespielt wird. Ja, das sind Leute, die heute noch die Ursprungsversion von Gothic spielen, glaube ich. Und und dann sagen ja, das Spiel ist hoffnungslos veraltet. Ja, genau. Und wie gesagt, es ist. Der dritte DLC hat halt unfaire Kämpfe gehabt. Leider. Ja. Weil der zweite DLC hat zwei der besten Kämpfe in der ganzen Souls-Reihe. Du hast einmal den Fume Knight, den Rauchritter. Was ein unglaublich geiler Kampf der macht einfach nur Bock. Gegen Smoker? Captain Smoker. Der ist eigentlich nur ein riesiger Ritter mit einem riesigen Schwert, aber der hat halt voll die geilen Fähigkeiten und den zu lernen macht halt wirklich Spaß. Und wenn du ihn haust, ich glaube, der kann sich sogar in Rauch verwandeln, dass du durch ihn durchhaust, soweit du weißt. Und der hat noch ein paar andere Fähigkeiten. Du kannst so eine Bodenwelle machen, der du ausweichen musst. Der Kampf macht einfach nur richtig Bock. Und versteckt im Spiel ist da noch der Kampf gegen Sir Alon. Das ist einfach ein Kampf gegen Samurai mit einem Katana. Und ihr kämpft im Sonnenuntergang in einem großen erleuchteten Raum mit Marmorboden, der auch noch spiegelt. Das nenne ich Foreshadowing auf Sekiro. Das ist unglaublich schön. Ja, du stirbst einfach nur beim ersten Kampf, weil die Inszenierung so geil ist. Die haben die ganze Grafikpower rausgeholt, nur um den Boden spiegeln zu lassen. Das ist unfassbar. Nicht schlecht. Und das Geile ist, wenn du den Kampf richtig machst und im richtigen Moment beendest, siehst du sogar, wie er, weil er so Respekt vor dir hat, sogar dann Harakiri macht. Oh. Das ist richtig geil. Also ich habe Dark Souls 2 auch nicht durchgespielt, tatsächlich, weil ich weiß noch, wo ich bin. Das ist tatsächlich bei dem Body-Horror-Typen unten da, der mit den 1000 Armen und Beinen. Da bin ich in der PlayStation 3-Version, die ich nie weitergespielt habe. Und in der abgedateten Fassung habe ich ehrlich gesagt keinen Schimmer mehr, wo ich bin. Das müsste ich eigentlich neu anfangen. Aber ich will irgendwie nicht. Ja, ich weiß genau, welchen Body-Horror-Typ du meinst. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der kann ein Arschloch sein. Vor allem, weil das Gebiet, wo er ist, schon einfach nur Hurensohn. Wo dich 1000 Dinger, die rumstehen, anspucken und ständig vergiften. Ja, das ist das schlechteste Gebiet aller Zeiten in Souls. Ja, das war einfach nur fürchterlich. Und dann, absolut fürchterlich. Dann kam Bloodborne, oder? Ja, doch. Dann kam eins meiner Lieblings-Souls-Games, die ich auch noch nicht durchgespielt habe, aber auch wo ich aber das Setting so liebe. Und zwar 2015 erschien Bloodborne. Oder auch Lovecraft, The Game. Lovecraft, The Game, richtig. Das Spiel ist meines Erachtens der Peak. Bisher kann ich verstehen. Finde ich persönlich vom Gameplay nicht zu 100%. Aber es gibt kein From Software Spiel, wo die Atmosphäre so zum Schneiden ist. Es war so gut. Du hast halt dieses, das ist so eine mystische Stadt. Es sieht so aus wie viktorianisches London. Ja, nenn es doch einfach Lovecrafthausen. Ganz im Ernst jetzt. Ja, Lovecrafthausen, richtig, ja. Es sieht genauso aus, wenn du wie du dir eine Lovecraft-Stadt vorstellst. Ja. Das Schöne ist an dem Game, es erzählt sogar am Anfang, also es versucht sogar eine Geschichte zu erzählen. Am Anfang bist du einfach nur jemanden, der bei einem Doktor hockt. Du kriegst was eingeflößt. Und dann kommen so. Du bist ein Jäger, in der Nacht der großen Jagd die Stadt vor den Monstern säubern muss. Richtig. Und dann das Erste, was du siehst, ist, wie kleine Viecher auf dich draufklettern und dich irgendwo runterziehen. Und danach, während ein echter Body-Horror-mäßiger Werwolf versucht, dich anzugreifen. Und du hast nur Handkantenschläge zur Verfügung. Ja, in der Zwischensequenz meine ich noch. Ja, aber du kannst ja dann auch gegen ihn kämpfen, dann nach der Zwischensequenz. Richtig, ja, der kommt, nach der Zwischensequenz kannst du dann rausgehen. und kannst gegen ihn kämpfen. Am Anfang ist es normalerweise so in Dark Souls, du hast, je nachdem, wie du das Spiel startest, hast du zum Beispiel, keine Ahnung, abgebrochenen Dolch, abgebrochenes Schwert, sonst irgendwas. Du findest, nach ein paar Metern findest du deine Waffe. In Bloodborne hast du deine Fäuste. Okay, und es ist halt eigentlich so vorgesehen, dass du halt gegen den Werwolf stirbst, weil... Du musst sterben. Pass auf, das Witzige ist, ich habe Markus damals, er wollte wissen, wie Bloodborne ist. Ja. Ich habe Markus damals gezeigt, wie Bloodborne ist, wie das anfängt. Da habe ich gesagt, so, hier, das ist dein erster Gegner, den kannst du nicht besiegen. Ich habe ihn gekillt. Ist ja das Problem, wenn du, wenn du schon eingespielt bist, ja, und dann jemand das zeigen willst. Ja. Weil das ist, wie immer bei From Software, rein skillbasiert. Ja, das ist... Richtig. Und dann, ich habe es halt dann tatsächlich hingekriegt, dass ich ihn, dass ich hinter ihn gegangen bin und im Prinzip in den Arsch gefistet habe und ihn so gekillt habe. Ja. Weil du hast so eine bestimmte Animation, wenn du schaffst, an einer bestimmten Stelle richtig anzugreifen, dass du, dann machst du so dumm und dann machst du so eine extreme Attacke, die hat mehr Schaden. Auf Deutsch, so auf Deutsch wunderschön übersetzt mit Eingeweideangriff. Richtig. Und, haben wir ganz vergessen zu erwähnen, das ist das einzige Spiel, glaube ich, neben Sekiro dann, was auf Deutsch komplett vertont ist. Ja, und es ist auf Deutsch sehr, sehr gut vertont, finde ich. Aber tatsächlich, da es dieses englische Flair hat, finde ich es auf Englisch ein bisschen geiler. Das sage selbst ich, der ja deutsche Vertonung verteidigt bis zum geht nicht mehr. Selbst ich muss sagen, das passt nicht zum Setting. Nee. Das ist wie bei Sekiro, dass ich nur auf Japanisch spielen kann, was in Japan spielen. Die deutsche Synchro ist sehr, sehr gut, aber in Bloodborne passt tatsächlich dieses englische Setting. Dieses H.P. Lovecraft-Setting passt halt einfach. Da muss dieses hochgestochene Englisch gesprochen werden. Tut mir leid, da muss dieses hochgestochene britische Englisch gesprochen werden. Sonst kann ich es nicht ernst nehmen. Das kann ich da doch nicht ernst nehmen. Nein, richtig. Und das ist halt großartig. Und du bist halt sozusagen in dieser Welt gefangen und musst halt die große Jagd beenden. Du musst den Gedanken noch zu Ende führen. Du musst dann sterben, weil erst dann landest du im Traum des Jägers, wo du überhaupt erst deine Waffenauswahl hast. Wo du deine Waffen auswählen kannst. Du kannst diesen legendären Cleaver nehmen, der auch auf der Hülle drauf ist, die Signature-Waffe ist. Das Ding habe ich benutzt. Das war meine Hauptwaffe in dem Game. Ja, was halt die Standardwaffe im Spiel ist, du kannst die Axt nehmen, die du ausklappen kannst. Du kannst jede Waffe im Spiel ausklappen. Das ist cool. Jede Waffe hat so zwei Möglichkeiten. Bei Bloodborne, das sind sogenannte Trickwaffen. Jede davon hat zwei Modi, die du immer auf Knopfdruck wechseln kannst, womit du auch Kombos ausführen kannst. Ja. Und das Coole bei der Axt ist, die kannst du auseinanderfahren und du kannst den sogenannten Spin-to-Win-Move machen. Spin-to-Win! Till you die! Und du kannst halt ausholen, den schweren Schlag, und dann drehst du dich halt einmal um dich selbst und machst selber so eine kleine AOE-Attacke, was gegen kleine Gegner unglaublich hilft. Ja, das stimmt. Und du hast noch den Trickstab selber, das ist so ein Gehstock, mit dem du schön zuhauen kannst, oder du kannst halt eine Kette da rausfahren und damit rumwirbeln. Ja, und ich habe hauptsächlich das Sägeblatt an dem Stock benutzt. Ja, so geil. Das ist so eine coole Waffe einfach. Und was viele nicht wissen, das ist eigentlich die Go-To-Waffe, weil sie gegen Bestien, und 90% der Bosse sind Bestien, Zusatzschaden machst von 25%. Nee, ich meine nicht, dass das Sägeblatt mit dem das Ding kenne ich auch. Nein, nein, das ist der Cleaver, die Waffe, die du meinst. Ja, ja, richtig. Die Signature-Waffe, das ist eigentlich nur so eine Hacke. Ja? Ja. Und die macht gegen Bestien mehr Schaden. Eigentlich ist es in Anführungsstrichen eine Noob-Waffe, weil du damit gegen Bestien mehr Schaden machst. Ja, und das ist, das Ding habe ich immer geupgradet und habe es halt damit benutzt. Wie gesagt, die Atmosphäre in dem Spiel ist der Wahnsinn. Wenn du durch so eine Stadt läufst und du hörst halt irgendwelche Leute im Hintergrund schreien oder lachen. Du hörst halt überall Geschrei. Oh. Du findest keine ruhige Minute. Das ist immer ein beklemmendes Gefühl, egal wo du bist. Und dann hast du, am besten finde ich diese Gegner, das sind so diese Popelgegner sozusagen, diese NPCs, die dann versuchen, dich wegzuseuchen. Away! Away! Vor allem, das sind ja wirklich Menschen, die einfach nur Angst haben. Angst vor dir haben. Ja, weil du ein Hunter bist, weil du hast ja selber dieses Bestienblut mit drin, damit du über übernatürliche Fähigkeiten verfügst, so ein bisschen hexamäßig, ehrlich gesagt. Bisschen schon, ja. Ja, nicht ganz so extrem wie bei Hexern, aber das ist halt der Grund, warum du halt geschickter bist als die anderen, warum du stärker zuhauen kannst. Und warum du dich heilen kannst mit anderen Leuten Blut. Ja, ganz genau, damit die Blutfiolen überhaupt funktionieren. Richtig. Away, away! Und dann triffst du auf den ersten Content-Blocker, auf Pater Gascoigne. Ah, Pater Gascoigne. Alter! Ich glaube, das Lustige ist, als ich das Spiel gespielt habe, war ich voll im From-Software-Modus. Ich hatte vorher 3, 4, 5 Mal Dark Souls durchgespielt. Ich hatte Dark Souls 2 gerade beendet. Ja, und da war es so nach dem Motto, hey, ich kann Ich kann From also Software-Spiele, ja. Und das ich Lustige kann From ist, Software-Games kein aber ich Problem. Ich muss kann gestehen, Dark so, Souls 1, 2, Spaß. ich gestehe, Pater Gascoigne ist schwer. Der ist einfach schwer, ja. Aber Jetzt. ich hatte ihn nach 3 Versuchen down. Beim ersten Mal. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. So. Pater Gascoigne, wenn Pater Gascoigne nicht kennt, ist halt ein Padre, der halt dran steht und merkt, du bist ein Hunter, du hast Bestienblut in dir, also musst du getötet werden. So. Weil das ein Padre ist von der Kirche, ist normal. Die töten immer alles, was ihnen nicht passt. In meinem Joghurt ist Kirsch drin, keine Erdbeere, muss getötet werden. So nach dem Motto. Und er greift dich an und irgendwann verwandelt er sich, weil er selbst einer ist, in einen Werwolf. Und der hat so eine Zwei-Phasen-Kampf, ist das. Und in Dark Souls war das vorher so, du hattest zum Beispiel ein Schild und konntest abblocken oder sowas. Du konntest halt irgendwie rumlaufen, abblocken und hauen. Das Problem bei Bloodborne ist, da ist die beste Strategie ist Keep Rolling. Ja, Keep es gibt Rolling, kein Rolling, Schild mehr. Du Rolling, hast nur zum Parieren ja. eine Knarre in der Hand. Richtig. Das Und funktioniert aber nur damit habe ich gegen es die meisten geschafft. menschlichen Gegner. Ich habe es geschafft, Father Gascoigne so zu killen. Ja, klar. Weil jedes Mal, wenn er mich angegriffen hat, habe ich ihn angeschossen im richtigen Moment und Eingeweideangriff, habe genau. ihn und habe ihn dann einen Eingeweideangriff verpasst. So habe ich es geschafft, ihn zu killen. Nach ungefähr 20 Versuchen. Ja, aber und dann öffnet sich erst wirklich die Stadt. Ja, und dann eröffnet sich erst die Stadt. Und dann merkst du erst, wie riesig dieses Spiel ist. Wie groß dieses Spiel ist. Und Und wie wunderschön obwohl dieses du die Spiel ganze ist. Zeit dieses gleiche Setting hast, ist es trotzdem krass abwechslungsreich. Es ist trotzdem diese beklemmende Ja, du Atmosphäre, wie du kommst schon halt, gesagt hast, du wenn du da hast, ja, durchläufst. du bist ja in den oberen Bezirken, in den unteren Bezirken und weil das ja eine Nacht ist, verändert sich dann halt der Stand des Mondes. Ja, dadurch ist die Lichtatmosphäre überall anders. Und je nachdem, welchen Boss du Ja. besiegst, schreitet ja auch die Tageszeit voran. Richtig. Und es ist halt so cool. Und dann kommst du halt auch irgendwann Die. in den Wald und in den Untergrund. Und es ist Oh, halt die so cool. Bosse. Oh. Also, die Bosse sind purer Body Horror. Ja. Der erste Boss, den du besiegst, ist einer, ist, glaube ich, also nach Pader Gascoigne, ist, glaube ich, diese Brücke, dieses Biest. An sich ist die Klerikerbestie der erste Boss. An sich ist der Klerebestie erst sowas, richtig. Und das ist halt so ein Viech, dem hängen Fetzen überall runter, Hautfetzen und so weiter. Und es bewegt sich halt so schnell. Du siehst halt, wie das alles von ihm. Und dann hast du halt noch so Fell. Und es ist wie gesagt, aus einem H.P. Lovecraft-Werk entsprungen. Komplett. Und es ist aber auch richtig cool, finde ich. Also, ich finde die Atmosphäre geil. Die Gegner, Aussehen der Gegner finde ich geil. Das Gameplay ist cool gemacht. Tatsächlich bis jetzt mein Lieblings-Half-Life-Game. Absolut. Und auch, und aber auch hier hast du so viele Sachen, die halt so krass sind. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, der hat einen Sack auf dem Rücken. Und Erinnere mich nicht an die. wenn er dich besiegt, wenn er dich besiegt, dann verschleppt er dich einfach ganz woanders hin. Das ist mir passiert. Eben nach Yahagul, ich weiß. Und Und du kannst nämlich nicht einfach laden und sagen, ja fuck, dann begegne ich dem halt nicht. Nö, du bist da gefangen, weil er Es dich wird an die dem ganze scheiß Zeit, Lagerfeuer hinstellt. es wird dir die ganze Zeit automatisch gespeichert. Du kannst ihm gar nicht entkommen. Ja, weil er dich an so eine Dings packt, In eine in so eine Zelle, Zelle ja. reinschmeißt und du Und hast, wenn du stirbst, wenn du landest du stirbst, auch wieder in der landest du Zelle, in der ja. Zelle. Bist du ein Leuchtfeuer, das ist so Lampen sind das, gefunden hast, die du da Damit du aktivieren wieder in den kannst. Traum des Jägers kommst, ja. Ja, oh Gott. Aber an sich musst du erstmal den Weg daraus freikämpfen, weil die Laterne ist natürlich nicht in deiner Zelle. Richtig, Also habe musst ich du quasi verpasst. erstmal den Weg aus Yahagul Oder du kommst auch in eine Stelle, wo du auf Dächern rumherklettern musst rauskämpfen. und urplötzlich hörst du Go away! Und dann siehst du, wie du beschossen wirst von der Gatling Gun. Oh ja. Während du angegriffen wirst. Während du von computergesteuerten computergesteuerten Invaders bekämpft wirst. Ja. Während musst du das gleichzeitig managen. Es ist schon, das Spiel hat's drauf, absolut. Aber es ist, ehrlich gesagt, es ist nicht so unfair wie Dark Souls 2. Ist es auch nicht. Es ist anspruchsvoll, ja, aber du kommst gut voran, finde ich. Ja, weil der Gegner-Spam nicht so extrem ist. Die Bosse sind, die sind anspruchsvoll, ja. Es gibt, oh Gott, was gab's? Mein Gott, was gab's da noch für Bosse? Vicarin Amelia, so ein, das ist halt, du siehst halt so eine Priesterin und die verwandelt sich quasi vor deinen Augen genau. In so ein riesiges Wolfmonster. Ja, gegen die war auch hart, alter Schwede. Ja, wenn du Feuerpapier hast, geht's. Ja. Und wie gesagt, es ist. Du hast die bluthungrige Bestie hast du gehabt. Ja. Wenn du dann so ein Blutding geschmissen hast, ist halt der hinterhergerannt und du konntest ihn die ganze Zeit auf den Arsch hauen. das war der Boss, wo ich aufgehört habe damals, bis zum Blutigen Beste. Bis dahin habe ich gespielt, da habe ich aufgehört. Darf ich dir einen Tipp diesbezüglich geben? Die Bluthungrige Beste ist komplett optional, du kannst sie einfach lassen, weil das ist eine Sackgasse hinter ihr. Du besiegst die Bluthungrige Beste nur, um an einen Kelch zu kommen für die Chalice Dungeons. Never mind. Okay, ja gut, das war der Gegner, wo ich gescheitert bin, wo ich dann aufgehört habe. Nee, ich hab das Spiel beinahe durch. Ich bin kurz vorm letzten Endgegner, dann bin ich aber in den DLC gegangen und ich stecke gerade im DLC fest. Habe ich auch nicht beendet, Bloodborne, bin ich ehrlich. Das DLC, wo ich damals dem Kumpel bei zugehört habe, mehr, wo ich im Disc, im TS damals noch, wo ich war und er das DLC gespielt hat und er liebt diese Games, er hat alle auf 100% gespielt, alle auf Platin. Mhm. Und wo selbst er geflucht hat, weil das DLC echt. Weil du kämpfst halt gegen Lawrence, ja, die alte Pferdefresse, ja. Weil jeder weiß, wen ich meine. Der ist knüppelhart. Ja. Weil der hat auch das legendäre Moonlight Greatsword, was es in jedem From Software-Spiel gibt. Ja, schon. Aber das Problem ist, es ist ja nicht nur Lawrence, der relativ schwer ist. Danach kommt ja Lady Maria, ja, oben im Glockenturm. Diese blonde Jägerin, die auch jeder schon mal gesehen hat. Ja. Die auch anspruchsvoll ist. Ich finde die gar nicht so schwer wie Lawrence, ehrlich gesagt. Weil die kann man eben parieren und noch, die kann man ein bisschen in die Ecke drängen, wenn man das richtig macht. Ich meine, ist nicht die feine englische Art, aber man will ja auch gewinnen. Ja, pff, egal. Das Coole ist, die hat halt so ein Katana, mit dem du dich selber verletzen kannst, aber das dadurch halt extrem viel Damage macht. Und aber der schwerste Gegner im Spiel wartet halt im DLC mit dem Waisenkind von Koss. Oh ja, von dem habe ich gehört. Das ist kein Spaß. Nee, das ist das aggressivste Monster, das du je in deinem Leben bekämpft hast. Ich schwör's dir. Was für ein Bastard. Ja. Das habe ich auch gehört, Weißt du, der ist nicht einfach nur ein Skill-Check, der guckt, ob du das Spiel gemeistert hast oder nicht. Punkt. Ja, absolut. Wie gesagt, bis heute nicht, großartiges Game. Bis heute nicht besiegt. Und ich weigere mich, das Spiel durchzuspielen, bevor ich ihn erlegt habe. Ich hoffe, vielleicht wird es irgendwann mal eine abgedatete PS5-Version geben. Ja, ich habe keine Ahnung, weil am Anfang, das bis heute nicht passiert ist. Weil am Anfang, als das Spiel rauskam, wurdest du doppelt bestraft in Bloodborne, weil die Ladezeiten so abartig waren. Oh ja, das stimmt. Das heißt, wenn du gestorben bist in diesem Spiel, wurdest du bestraft mit 2 Minuten Ladezeiten. Boah, das war echt extrem, das stimmt. Es war übel am Anfang, als das Spiel rauskam. Das habe ich auch noch gehört, ja. Aber es hat sich dann, es wurde dann gut gepatcht. Ja, mit den Game of the Year Edition war das kein Thema mehr. Ja, richtig. Auf jeden Fall, habt ihr eine PS4, liebt diese Spiele, kauft euch das Ding, ist großartig. Es war sogar mal ein PS Plus, war den, weiß ich noch. Es war bei den geschenkten Spielen dabei, glaube ich. Das war's auch, richtig, ja. Und dann gab es 2016, den bis jetzt letzten Dark Souls Teil, und zwar Dark Souls 3. Das ist das erste Dark Souls, was ich durchgespielt habe. Ist, wenn ich ehrlich bin, an sich auch der einfachste Teil der Reihe. Zumindest wenn es ums Hauptspiel geht. Ja, ich habe auch nur das Hauptspiel gespielt, die DLCs habe ich nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Also aber wenn ich sage, es ist der einfachste Teil, heißt es nicht, dass das Spiel einfach ist. Nein, das Spiel hat auch da habe ich auch eine Weile gebraucht für, bis ich es durch hatte. Weil es hat nämlich auch den legendären Boss, den namenlosen König. Oh ja. Und es gab halt sehr viele Bosse, wo ich dann, wie ich dann besiegt habe, habe ich das Spiel ausgemacht, habe es deinstalliert, ich habe es digital gekauft und habe dann gesagt, alles klar, ich spiele mal dieses die restliche Jahr über kein weiteres Dark Souls. Und dann hatte ich irgendwann wieder Bock drauf und habe es wieder installiert und irgendwann hatte ich es dann halt durch. Dark Souls 3 ist wunderschön, meines Erachtens. Es ist ein wunderschönes Spiel. Habe ich am Was die noch aus der zweithäufigsten Grafik durchgespielt rausgeholt in der haben, Souls 3 übrigens. was die noch an Grafik rausgeholt haben, leck mir am Arsch für die Irre. PlayStation 4. Der Wahnsinn. Also die Sah Skyboxen das sind Spiel mit die gut schönsten, die aus. ich je gesehen habe, ja. Ja, absolut. Sah das Spiel gut aus. Spielerisch war es super. Alles spielt sich flüssiger. Alles spielt sich so. Du hast tatsächlich gemerkt, die haben sehr viel gelernt von Bloodborne. Das wurde auch Ja. gleichzeitig mit Bloodborne entwickelt. Ja, du merkst halt, du hast halt wirklich den Einfluss von Bloodborne an jeder Ecke gemerkt. Ja, wurde ja gleichzeitig entwickelt, aber du hast wirklich gesehen. Also das Spiel ist halt, es ist so schön flüssiger, die Kampfanimationen sind flüssiger, die Bewegungen sind flüssiger. Das Trinken dauert nicht 30 Jahre, gefühlt, Oh ja. von den Estus Lask. Und das Spiel ist fantastisch, absolut in jeglicher Hinsicht. Ich habe das so gern gespielt, ich habe so gern diese riesengroße Welt erkundet von diesem Game. Da bin ich richtig eingetaucht im Spiel. Da hat es dann bei mir endgültig Klick gemacht, mit dem Dark Souls-Teilen Hat auch tatsächlich. den eine Vorher war es schon mit Bloodborne. hat auch nach dem Anor Londo-Moment in Teil 1 den schönsten Augenöffner, wenn man das erste Mal in Irithyll ist. Ja, richtig. Du kommst aus diesen Katakomben raus, in denen du gefühlt, keine Ahnung, 2 Jahrzehnte drin warst, ja? Nee, du gehst ja in diesen Untergrund rein und gefühlt bist du da ja ewig, wenn du das erste Mal spielst. Weil du warst ja vorher, hast du gegen die Abyss Watcher gekämpft, warst vorher in diesem Wald mit dem Sumpfgebiet. Oh, hör mich auf mit den Abyss-Watcher. Und Das hat eine Weile gedauert, ey. nach den Abyss Watchern bist du in diese Katakomben reingekommen. Wenn du weißt, was du tun musst, dauern die nicht lange. Aber wenn du sie halt nicht kennst, wie willst du sie beim ersten Spielen kennen? Haha. Bist du da locker 3, 4, 5 Stunden drin, wenn nicht länger. Weil da ja auch dieser Bonusbereich ist, wo diese Ballista mit dem großen See ist und dem Elektrowurm, wo du ja auch Ewigkeiten drin verbringen kannst. Auch da kannst du sagen, auch hier wieder die Gegner sehen absolut großartig aus. Das Gegnerdesign ist Ja, sehr, sehr, sehr wenn From cool. Software 1 kann, dann ist es Gegnerdesign. Ja, die fucking Abyss Watcher, wo es halt, die du schnell besiegen musst, weil sie sich sonst verdoppeln, du dran stehst und sagst, fuck. Yep. Dieses Spiel habe ich tatsächlich mehrfach, also ich habe tatsächlich mehrmals Bosse, ich habe immer wieder gehofft, dass irgendeiner gerade das Spiel spielt, aber eine Menschlichkeit eingeworfen oder so, dass er einwerfen muss, ich weiß gar nicht mehr was. Blut. Und Glut war es, Du warst richtig, ja und habe gewartet, bis in dem jemand. Spiel warst du ja kein Untot oder warst ein Entfachter. Genau, und da habe ich immer gewartet, bis mir jemand hilft. Weil die meisten Bosse, ich hab die meisten Bosse echt nur mit Hilfe geschafft. Ist ja auch im Manche, Gegensatz sehr viele. zur Souls-Elite im Internet. Ja. Es ist nichts Verwerfliches, die Spielmechaniken zu nutzen, meine Wenn das Freunde. Spiel mir sagt, ich kann Leute herbeschwören, mache ich das auch. Und nicht, ja, get good, ich will dann das Spiel nicht richtig gespielt. Das Beschwören ist nur da, um Seelen zu farmen, nicht um sich Hilfe zu holen. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Lass die Leute einfach Spaß Shut daran haben, das Spiel so zu spielen, wie sie es wollen. up. Ich Richtig, meine, und ja, da ich halt kann, durchgeflucht mit den anderen. ich war damals auf meinem Souls Peak, muss ich sagen. Ja? Ich habe meinen Kumpel da komplett durch dieses Spiel getragen und habe alles quasi alleine gelegt, während er einfach nur zugeschaut hat und Tee getrunken hat. Und ich bin nie mehr so gut in Souls-Spielen gewesen wie zu dem Zeitpunkt. Ich kann behaupten, ich war von meinem Skill her im oberen Mittelfeld. Muss ich einfach sagen. Ja. Wenn man die Weltelite anschaut. Ich war wirklich im oberen Mittelfeld. Ich war wirklich gut. Und deshalb konnte ich eigentlich, habe ich selbst die Nameless King, ich habe die alle alleine gelegt. Ja. War ich auch sehr stolz drauf. Kann ich heute nicht mehr ohne Hilfe, gebe ich auch zu, weil ich auch eingerostet bin, weil ich auch angefangen habe, andere Spiele als die Souls-Spiele zu spielen. Wie kann ich nur? Ich weiß, ja. How dare you? Yeah. Aber ich liebe Dark Souls 3. Es ist so gut, es ist so abwechslungsreich. Und wie gesagt, der Moment, wenn du dann eben aus diesen stundenlangen Erkundungen in den Katakomben dann in dieses verschneite Irithyll kommst, Du stehst halt einfach nur da, guckst Eretel an, denkst so, das hat sich gelohnt. Und dann stehst du vor Eretel und merkst, dass du dir, dass du die, die Deacons noch nicht gemacht hast in der verwunschenen Kathedrale und noch nicht nach Eretel reinkommst. Dö-dö. Und dann fängst du dann zu weinen. Ja, weil, wenn du es nicht weißt, du brauchst ja, du musst dieses andere Gebiet machen, wo eben dieser, dieser Deacons-Kampf ist, dieser Kampf gegen diese ganz vielen Kirchenleute in der anderen Kathedrale. Und wenn du die besiegst, bekommst du so eine verwunschene Puppe. Und die ist der Schlüssel, damit du bei Eretel durch die, durch diese magische Wand kommst. Und es kann sein, dass du die halt noch nicht gemacht hast, weil du halt in die andere Richtung gelaufen bist. Und dann, dann bist du angeschmiert. Aber wie gesagt, Eretel, das ist auch doch mal atmosphärisch so schön. Und dann kommst du dann ja, Spoiler, nochmal nach Anor Londo. Richtig. Wo dann der tote Riesenschmied ist und man erstmal das Weinen anfängt. Ja, wo ich mir dachte, oh scheiße, warum bin ich hier wieder hier? Nein, nein, ich will nicht. Weil du, ich will weil nicht. Du stehst, da ist ja dieser Riesenschmied gewesen in Dark Souls 1, der super freundlich war und einfach nur, hier, ich schmiede für dich, hier, gib mir einfach Materialien und ich mach was für dich. So ganz lieb, der hat nie keiner Seele was getan. Der hat einfach da gemütlich vor sich hingeschmiedet. Und da kommst du in Dark Souls 3 da an und der so, ist der noch da? Weil Riesen leben ja länger. Und da kommst du an und der liegt einfach tot da. Ja. Und in der Anfangszeit von Dark Souls 3 waren da ungefähr 1 Million Zeichen, Nachrichten auf dem Boden. Traurigkeit, Ehre, Traurigkeit. Ja, das kann man auch machen. Man kann kryptische, vorgefertigte Nachrichten hinterlassen, ja. Das ist schön, dass sie kryptisch sind, ansonsten würde überall stehen, keine Ahnung, fuck you, Penis, bitch, Penis, oder so Penis, Scheiße. Penis, ja. Ja, ja, richtig. Und, Boner. Ich kann bis heute nicht daran vorbeigehen, um ohne zumindest die Hinknien-Geste zu machen, um ihm nochmal meine Ehre zu erweisen. Meine Spielerehre erlaubt es mir nicht, einfach an ihm vorbeizulaufen. Dafür hat er mir in meinen Dark Souls 1 Run Sweet so oft geholfen. Da gibt es aber auch Leute, die gern vor irgendeiner fremden Wand stehen und sagen, Liar ahead! Und dann haust du dagegen. Ah, ja, ja, Gott, Treasure ahead, Fake Wall ahead, bla bla bla, ja, ja. Ja, genau. Nicht aufgeben. Aber du denkst so, aber hier gibt es nicht nochmal Outshining Small. Das ist Gott sei Dank nicht nochmal Outshining Small. Es war auch ein nerviger Kampf gegen Aldrich, aber der ist auf jeden Fall auf jeden Fall manageable im Vergleich zu Outshining Small. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Wie gesagt, auch ein sehr, sehr geiles Game. Habe ich auch durchgespielt. Hatte ich auch sehr, sehr viel Spaß mit. Werde ich es nochmal spielen? Nope. Die DLC ist nur der Vollständigkeit halber wunderschön, aber nochmal, holen nochmal alles raus, was Schwierigkeit angeht. Du hast den legendären Kampf gegen Schwester Friede. Ein Drei-Phasen-Boss. Du kämpfst erst gegen sie alleine. Danach kämpfst du gegen sie und Pater, ich habe den Namen vergessen. Der riesengroß ist und Feuerschaden und anstrengend und die beiden teilen sich die Lebensleistung und du weißt nicht, gegen wen du kämpfen sollst. Ja. Ach, super. Und dann denkst du, jetzt habe ich es geschafft, weil das Spiel gibt dir in dem Moment auch ein Titanite Slap, was die höchste, was du brauchst, um die höchste Stufe deiner Waffen schmieden zu können. Und denkst du, ja Mann, ich habe es geschafft. Und dann steht das Miststück nochmal auf. Und macht halt Dunkelfeuerschaden und ist nochmal schneller und hat 2 Sicheln und dann kam halt noch der Ringed City DLC, der nochmal mit 3 Hardcore-Bossen aufwartet, wo am Ende dann der Sklavenritter Gale auf dich wartet, der dir nochmal alles abverlangt und Medea, der härteste Drachenboss aller Zeiten. Also die beiden DLCs sind wirklich nur für die Souls Elite zu raten. Für jemanden wie Stefan, der einfach froh ist, das Hauptspiel überhaupt geschafft zu haben, lass es sein. Hol sie nicht nach. Das ist es nicht wert, weil die Bosse teilweise nochmal echte Geduldsproben sind. Ich habe für Medea 2 Wochen lang jeden Abend 3 Stunden gekämpft, bis ich ihn geschafft habe. Gottes Willen. Ich verzichte. 0 von 10, nicht gerne wieder. Ist aber auch okay. Wie gesagt, das Hauptspiel reicht ja auch als Achievement. Genau. Und mit Dark Souls ist dann leider erstmal abgeschlossen. Vielleicht kommt ja noch was mehr. Gut, wir Ja, werden sei sehen. einfach mal ehrlich, Elden Ring war ja eigentlich Dark Souls 4. Ja, eigentlich schon. Aber davor, vor Elden Ring, gab es das für mich bis heute schlechteste From Software Game. Und zwar Sekiro. Sekiro Shadows Fuck Twice. Die Twice, sorry. Ich kann zu Sekiro nur Folgendes sagen: Fuck this game. Fuck this game in a stupid asshole. Fuck this game. I hate it, I hate it, I hate it, I hate it, I hate it. Geht Fuck mir this game. natürlich wieder mal nicht ganz so. Haha, wer hätte es gedacht? Weil ich mich halt in die Spielmechanik reingearbeitet habe, weil ich mich aber auch reinarbeiten wollte. Es ist ein Rhythm-Game. Streng genommen ist es das. Das stimmt. Streng genommen ist es ein Nee, es lässt sich Rhythm-Game. auch nicht verneinen. Das ist ja so. Ja, und ich bin kein. Weil Ich hasse Rhythm-Games. im Normalfall war es ja bei den Soulspielen und auch bei Bloodborne ja eigentlich so, dass du einfach den Gegnern ausweichst oder bei den Soulspielen halt vom Schild abprallen lässt und dann zum Gegenschlag ausholen kannst. Und bei Parieren war immer eine Nebensache. Bei Bloodborne war es schon ein bisschen wichtiger zu parieren mit der Pistole. Aber Ja, so du ein kamst bisschen aber schon. auch ohne gut durchs Game. Ja, Sekiro ist parieren Sekiro hat key. sich so gedacht, parier oder stirb. Weil In Sekiro ist du parieren kannst die Leute zwar key. auch mit normalen Schlägen runterzergen, aber das macht keinen Spaß. Wenn du diesen Spiel des Parieren nicht drauf hast, Kannst du es hast vergessen. du verloren. Ist. Wenn du es nicht drauf hast, in diesen Rhythmus reinzugehen oder dich reinzuarbeiten, hast du Weil diese verloren. Kämpfe sind Rhythmen, die du lernen musst. Punkt. Dieses Spiel ist ein absoluter Motherfucker. Es ist wunderschön. Dieses Spiel ist absolut hübsch. Es hat eine ja, Japan im Schnee, das oder eine asiatische Umgebung im Schneegebiet ist das Es gibt der Traum für mich. was du natürlich nicht weißt, weil du selbstverständlich nicht so weit gespielt hast, es gibt auch ein Kirschblütengebiet. Ja, Oh, ein Traum für ja. mich, weil ich liebe Aber Schnee, ich liebe es gibt Japan. auch kein From Software-Spiel, was die Spielerschaft so exkludiert. Das ist halt Ja. so, keine Ahnung, es ist normalerweise, irgendwie bist du immer durchgekommen, aber hier, wenn du das Parieren nicht drauf hast, fick dich. Ja, das ist halt wirklich so. Entweder du liebst es oder du hasst es Ja. tatsächlich. Da Es gibt kein gibt's in dem Dazwischen. Fall wirklich nichts dazwischen. Da Absolut gibt es nichts gar dazwischen. nichts. Ist auch, Entweder du liebst es oder du hasst der es. finale Endboss, den habe ich auch bis heute zu meiner Schande nicht geknackt. Obwohl ich ihn lange und viel versucht habe. Ja, also das Ding ist, es ist cool gemacht mit dem, weil du bist ja in Japan unterwegs bist, du hast einen Katana, du hast halt auch wieder verschiedene Waffen, die du finden kannst. Mir hat man auch gesagt, Nee, du hast nur das Katana, du hast halt nur so Subwaffen, weil am Anfang des Spiels wird dir dein Arm abgeschlagen. Und ja, da du kommt halt brauchst einen Schirm, hat man mir so eine gesagt. Prothese und da hast du zum einen Schirm, der tatsächlich quasi als Schild dienen kann. Im richtigen Moment Ja. eingesetzt kannst du da auch diese Parierleiste mit auffüllen. Du kannst damit Feuer werfen, Shuriken werfen und, und. Das Besondere an diesem Spiel ist, es hat keinen Multiplayer-Modus. Nee, du kannst dir nicht helfen lassen, du musst alles alleine machen, auf jeden Nicht Fall. helfen lassen, weil ich halt ein bisschen Du hast schade kein fand. Ja, da ist Level-System. noch. Du hast kein Level-System, Es du ist bist nur draufgegangen. Du hast keine. ein Action-Adventure, kein Rollenspiel. Du hast keine. Daran musste ich mich gewöhnen. Du hast keine Ausdaueranzeige mehr. Daran musste Du ich mich kannst so sehr gewöhnen. so lange blocken, wie du willst. Du musst halt nur aufpassen, dass deine Richtig. Parierleiste nicht voll wird, weil sonst brichst du und die Gegner, die sowieso pro Schlag wirklich immer zu viel Schaden machen. Ja, Weil da komplett. ist auch wieder die Schwierigkeit ein bisschen zu hoch gedreht, meiner Meinung nach, weil jeder Gegner so, keine Ahnung, so ein Viertel zu viel Schaden macht. Jeder. Also das Spiel ist schwer, because fuck you. Ja, also ich finde nicht, dass die Das Gegner so viel Schaden machen müssten. Also das hätte man nee. ruhig leicht runterregeln können. Es hat auch den Grappling Hook, Ja. hattest, Halt, mit dem du diese überall raufziehen kannst. Das ist das eine coole Movement macht so einen Idee. Spaß. Das Movement macht so einen Du bist ein Spaß. scheiß Ninja. Ja. Du bist ein scheiß Ninja, Du du bist bewegst dich so flüssig, das ist der Wahnsinn. ein Shinobi. Ja. Was du halt auch noch hast, ist diese Möglichkeit, wenn dein Charakter stirbt, hast du, wenn du es freigeschaltet hast, ich glaube, du musst mehrere Leute umbringen, Ja, bevor das genau. aktiviert wird, du hast eine zweite Chance. Sozusagen. Der Gegner bleibt auf demselben Ding, wie du ihn runtergebolzt hast, und du hast eine gleiche Chance. Bringt dir aber eigentlich nicht viel, wenn du den Rhythmus des Kampfes nicht raus hast. Nope, wenn du den Rhythmus, wie gesagt, nicht raus hast, bist du gefickt. Tatsächlich, du bist gefickt. Du hast keine Chance. Ich habe dieses Spiel nie beendet. Wie weit hast du es überhaupt gespielt? Ich habe es bis nach dem brennenden Bullen. Ja, es ist zumindest das erste Drittel, würde ich sagen. Ja. Ich habe der erste Gegner, der mich zur Verzweiflung gebracht hat, war ein NPC. An den du vorbei musst. Das war ein Riese, der sich befreit hat und der mit Wrestling-Moves dich angegriffen hat. Weil das Problem, das Problem bei dem ist, dass der eigentlich noch ein Dark Souls-Boss ist. Ja. Weil das der einzige, ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige Gegner im Spiel, den du gar nicht parieren kannst. Ja. Wo du wirklich ausweichen musst. Ein, zwei Schläge ausweichen. Kurz wegrennen, ja. wenn er ausholt, damit er dich nicht grabt und sein Wrestling WWE Heavyweight Champion Move macht. Der spielt sich halt komplett anders. An dem saß ich 4,5 Stunden. Ich habe da auch länger dran gesessen. Ja, das war eklig. Wahnsinnig gemacht. Und ich fand es assig, dass du den machen musstest, ja. Um daran vorbeizukommen. Dass du gezwungen warst, ihn zu machen, um ihn vorbeizukommen. Weil im Prinzip war es einer der ersten Bosse, sozusagen, obwohl er keine Bossleiste hatte. Nee, der war an sich ein Mini-Boss, aber es war trotzdem einer, den du machen absolut, musstest. Absolut, ja. Und der war so nervig. Und der hat mich wahnsinnig gemacht. Und als ich ihn irgendwann hatte, war ich froh. Ich so, cool, Gott sei Dank. Ich kann endlich weiter. Und dann kam ich zum ersten richtigen Boss mit seinem Pferd, der die ganze Zeit hin und her gerannt ist und nicht angegriffen hat die ganze Zeit. Und rumgebrüllt hat, musste, ja. Rumgebrüllt hat wie so ein Nervsack. Den habe ich geschafft. Nach 3 Versuchen tatsächlich. Ja, so schwer ist er tatsächlich nicht, ja. Weil ich da das System schnell raus hatte. Und danach kam ich zu dem brennenden Bullen. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich Ewigkeiten für gebraucht. Ich verkaufe das Spiel, kaufe es nie wieder, fuck you. Und hab's dann nochmal geholt und hab's dann nochmal ausprobiert und hab gesagt, ich verkaufe das Spiel, fuck you, und hab's dann weggebracht. Kann ich verstehen. Absolut. Also ich hab dann, das ist so ein brennender Bulle, der rennt auf dich zu, der ist so, ja! Wenn er so Leute so siehst, ja, der ist doch voll einfach, du brauchst nur Feuerwerkkörper werfen, also abgelehnt kannst du die mit 2, 3 Schlägen kaputt hauen. 2, 3 Schläge? 2, 3 Schläge ist ja wirklich Bullshit. 2, 3 Schläge? Was ist das Sinn? Was für ein Schwert habt ihr? Ich habe dann auch gehört, ja, du musst gar nicht erst dahin. Ich bin andersrum umgegangen, habe erst den optionalen Bereich gemacht und da habe ich das Spiel erst richtig gelernt. Ja, schön für dich, ich nicht. Kriegst du noch ein besseres Schwert, das ist ganz einfach, aber ich will nicht. Ich bin gern so, wie ich will und nicht so, wie es mir Sinn vorschreibt. Und vor allem, was helfen dir denn Speedrunning-Tricks, wenn du generell das Spiel noch nicht 100% drin hast? Ja, wie gesagt, die Atmosphäre ist cool, die Bosse sind wieder cool designt. Das ist halt so in diesem altertypischen Japan-Spiel, sieht ja so geil aus. Die japanische Sprachausgabe ist superb, absolut fantastisch. Das spielen wir auch nur auf Japanisch, finde ich. Ja, wir haben ja dann später als Entschädigung wenigstens Ghost of Tsushima bekommen. Ja, das stimmt, das war das. Das war, für mich das, gut, war das Samurai-Spiel, was wir immer haben wollten. Ja, und wie gesagt, es ist ein gutes Game von dem Sinne her, aber für mich ist es das schlechteste From Software Game und ich verabscheue dieses Spiel tatsächlich. Ich hasse es, weil es so dermaßen unfair ist, ist es nicht normal. Wie gesagt, ich kann es total verstehen, du kämpfst später gegen den Affen, den du den Kopf abschlägst und dann kommt der wieder und wenn du da gekillt, das ist ein 2-Phasen-Kampf mit 2 dicken Lebensleisten und wenn du da stirbst, musst du beide wiederholen. Er sagt, nope, never, fuck it. I'm out. Nie wieder. Wie gesagt, für mich absolut kein Spaß. Für dich vielleicht, ja, ich weiß nicht. Hast du es gern gespielt? Nein, ich habe halt die Atmosphäre genossen. Ich habe das Kampfsystem an sich, wenn man es erstmal verstanden hat, kann es Spaß machen. Aber es ist wirklich knüppelhart und das ist so eine Challenge, die möchte ich mir eigentlich auch nicht nochmal geben. Ja, ich wär dafür, wenn es einen Multiplayer-Modus eingebaut hätte, wenn du Freunde holst oder sowas, hätte ich mehr Spaß dran gehabt. Aber gut, okay, was soll man machen? Das Problem ist, dass das Spiel nur bedingt auf Multiplayer auch ausgelegt ist. Es ist ja dieses 1v1 Parry-Parry-Parry-Ding, das würde zu zweit nicht viel Sinn machen. Ja, leider, bestimmt. Aber dennoch, Ich hätte. Es ist halt schade, sagen wir es so. Absolut. Absolut. Also, entweder man mag es oder man hasst es. Ich hasse es. Dann kam letztes Jahr im Prinzip Dark Souls 4 oder auch genannt Elden Ring. Eldenus Ringus. Eldenus Ringus, wo ich beim Trailer gesagt habe, dieses Spiel sieht aus wie Dark Souls 3. Es ist keine Verbesserung, was die Grafik angeht. Es sieht original so aus wie Dark Souls. Es ist dieselbe Engine. Es sieht original so aus wie Dark Souls 3. Das ist keine Verbesserung in meinen Augen. Ich fand den Trailer fürchterlich. Ich fand den Trailer absolut fürchterlich. Der war aber auch so Weil du hast nichtssagend. unver. Wie Der war immer. so unverwaschene Texturen und sowas. Fürchterlich sah das aus. Also, und alles so. Es gab Ehrlich? kein Spiel Wirklich? in den vergangenen 10 Jahren, den ich so entgegengefiebert habe wie Elden Ring, ehrlich gesagt. Ja, und ich sitze da dran so, ist das euer Ernst? Ja, und als ich Okay. es dann gespielt habe, ich war jede Spielminute einfach nur glücklich. Mit Ja. Abstrichen natürlich. Stichwort hier, das dynamische Duo. Ja. Ja, die Apostel können sich mal quer was sonst wohin stecken. Ja, das stimmt allerdings. Weil der Rest vom Spiel ist, wie gesagt, viele Skilltests dabei. Malenia muss auch nicht so anstrengend sein, wie sie ist. Meiner Meinung nach. Und auch der letzte Boss ist auch ein Hauch zu aggressiv, meiner Meinung nach. Das letzte Spieldrittel ist generell. Der Difficulty Spike ist vielleicht ein bisschen zu krass. Ja, das hat so was von Oldschool Fire Emblem. Hey, bisher hattest du Spaß, oder? Ja, okay. Difficulty Spike einmal kurz. Oh, scheiße, der Ja, Knopf sobald ist du halt zum abgebrochen beim Schneefeld Umdrehen. kommst, ist das Spiel halt spürbar Leck schwerer. mich am Arsch. Jetzt nicht unschaffbar, Übel. unlösbar schwer, aber auf jeden Fall deutlich knackiger. Aber ich liebe die Atmosphäre, ich liebe wie abwechslungsreich das ist, das From Software, die vorher nur Open Schlauch gemacht haben, auf einmal so ein krasses Open-World-Spiel designt bekommen. Es ist eine sehr, sehr geile Open World, das stimmt allerdings, ja. Das Einzige, was man dem Spiel gerne vorwerfen kann, ist, dass es halt zu groß ist, als dass es gut für es ist, weil es dadurch zu viele Dungeons hat, die gleich aussehen mit zu vielen gleichen Bossen. Dafür finde ich aber, hat das Erkunden jede Menge Spaß Ja. gemacht. Ja, auch ich habe es sehr, sehr gern gespielt. Ich Gerade im sitze heute Multiplayer. noch. Ja, gerade Multiplayer mit meinem guten Freund Revan, ja. Revan. Mit wem auch sonst? Mit wem auch sonst. Und ich sitze heute noch vom Endboss und habe ihn nicht geschafft, weil er einfach zu schwer ist, finde ich, für mich. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie ihn zu besiegen in letzter Zeit. Ich habe keinen Bock drauf. Das Spiel ist wunderschön. Das Spiel hat jede Menge Spaß gemacht. Ich bin nur sauer auf From Software wegen dem Game. Weil man in der 1.0-Version hattest du unsagbar bescheuerte, überpowerte Waffen, die mit Absicht eingebaut wurden in dieses Spiel. Weil die Leute haben, die haben das Ding eingebaut. Ja, Absolut. kannst mir nicht erzählen, dass sie Nur nicht wussten, wie mächtig sie sind. Ja. richtig. Nur da gab es halt wie immer irgendwelche Vollidioten, die diese Waffen geholt haben und sie dann im PvP benutzt haben. Warum auch immer es eine PvP-Community bei diesen From Software Games gibt, ist mir bis heute unklar. Ja, wegen dem guten Kampfsystem. Verstehen tue ich schon. Was ich halt nicht verstehe, ist, die stellen ja generell so eigene Regeln auf. Du darfst nur Ja. Level 125 sein und du musst dich immer Zum verbeugen Beispiel, ja. und bla bla bla. Warum kann man in diesen blöden Ehrenkodex nicht einfach mit reinschreiben, ja, die Stomp-Ex halt nicht? Ja, keine overpowerten Stomp-Ex-Waffen zum Beispiel. Ja, und wenn die Gegner, wenn Nö, die Gegner, jeder hatte die ja, danach. und wenn der, dann leb entweder damit oder spiel halt, keine Ahnung, weiter Dark Souls 3 Multiplayer, hält dich doch niemand von ab. Richtig. So, das Problem in der ganzen Sache ist, man könnte jetzt sagen, ja, dann haben sie halt die Stompbacks genutzt. Ja, passt schon. Das macht ja nichts aus. Das Problem ist, From Software ist dann auf die Idee gekommen, okay, gut, wir reagieren darauf, nicht indem wir einfach zum Beispiel das Item einfach im Multiplayer verbieten, weil das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, wir schrauben den Schaden der Stompbacks so weit runter, dass er im Prinzip komplett nutzlos ist. Und zwar komplett nutzlos. Es macht keinen Spaß mehr, die zu benutzen, ja. Ich hatte sie auf der abgedatesten Upgrade-Version, also wirklich komplett hoch abgedatet. Das Ding hat keinen Schaden mehr gemacht. Das war Katastrophe. Vorher hatte ich so viel Spaß damit, weil so overpowered war, weil ich die Gegner wirklich weggestompt habe. Das hat Fun gemacht, ohne Ende. Ich fand das cool. Und das hat mir weggenommen. Das war nicht schade. Also hatte ich danach keine Lust mehr. Dann hast Hat mir der gute Jürgen geholfen, den haben wir das Katana gegeben, das ist Blutkatana. Das Bloody Mit dem Rivers ich dann Katana, ja. Bloody Rivers Katana, mit dem ich dann auch wieder Spaß hatte. Das Problem ist, nachdem die Stompaxe weg war, haben sich die Leute das Bloody Rivers Katana geholt. Und wie hat From Software reagiert? Richtig. Kaputt genervt. Bis sie dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, hey, wir können ja auch Sachen nur im Multiplayer nerven. Ja, aber Und nur für die haben die Multiplayer Sachen Patches dann raushauen. aber nicht zurückgenervt, ja. Richtig. Das Witzige an der ganzen Sache ist, alle Leute, die das Spiel mit mir gespielt haben, alle gleichzeitig angefangen, die anderen hatten mehr Zeit als ich, haben es schneller durchgespielt, unter anderem auch mit den OP-Waffen. Ich musste das Spiel dann in der aktuellen Fassung spielen, hatte dann nicht die Möglichkeit, mehr die OP-Waffen zu benutzen und musste mir dann von den anderen anhören, das Spiel war voll leicht, ich weiß nicht, was du hast. Aber dann sagst du zu denen dann, hast du es mal in der aktuellen Version gespielt? Hä? Nö, warum? Naja, so viel dazu. Ja. Es ist ein gutes Game. Es ist wirklich ein spaßiges Spiel. Ich hatte wirklich Ja, sehr, vor sehr, allem sehr ist viel das Spaß damit. Open-World-Konzept mit leichten Abstrichen aber fantastisch aufgegangen. Ja, storytechnisch ist es wie immer absolut sinnlos. Das ergibt Ja, gar es nicht ist keinen halt Sinn. dieses Hintergrundgeschichten zusammenpuzzeln, das mögen halt viele Leute, warum auch nicht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Storytechnisch, also halt, auch wieder NPC-technisch, keiner der NPCs verdient ein Happy End. Gott verdammt. Das tat mir bei manchen NPCs echt leid. Ja, ein paar NPCs wurden ja jetzt für den DLC einfach da stehen gelassen auch. Ja, richtig. DLC wurde angekündigt, soll ja auch demnächst erscheinen. Bin mal gespannt. Ich werde vermutlich nicht spielen. Ich werde mir ansehen von irgendeinem Streamer. Ja, ich habe extra mein NG plus 3 nicht angefangen, ja. Stimmt, ja, die NG Plus, wenn wir die ganz noch kurz noch erwähnen. Jedes Mal, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du das Spiel nochmal anfangen mit allen Sachen, die du vorher hattest. Nur das Spiel wird halt schwerer. Ja, die Gegner haben halt mehr Mit allen Leben und so Items. weiter. Ja. Richtig, ja genau. Und geben halt mehr Seelen zum Aufleveln. Wie gesagt, Elden Ring ist ein fantastisches Game. Markus hat sich ja auch schon rangetraut. Das ist sein erstes richtiges Souls-Game und er musste auch erst lernen, damit umzugehen. Ja, wenn du vorher keins gespielt hast, dann musst du dich erst mal reinarbeiten. Ja. Richtig, ja. Also ich fand's super. Du hast es zweimal durchgespielt, hast gesagt, ne? Ja, genau, im NG und NG Plus. Ja. Der, Wie der, gesagt, der, ich stehe der, vor dem der, mein, Endboss. mein dritter Run, damit ich endlich die Platin-Trophäe habe, den habe ich erstmal pausiert, weil ich von Elden Ring dann doch mal die Nase voll hatte. Ja, Weil ich ja auch du hast ja die, nur dieses Spiel weil ich ja gespielt. auch mit dir das quasi auch nochmal durchgespielt habe. Quasi, Außer den letzten Boss, weil aus irgendeinem Grund wir hängen immer noch am letzten Boss, ja. wollen meine Finger da nicht mitmachen, obwohl es zu zweit eigentlich wunderbar machbar ist. Keine Aber Ahnung. Das Spiel fand irgendwie kriegen wir die Aggro nicht vernünftig geteilt. Nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Egal, vielleicht kippen wir es irgendwann mal hin. Wer weiß. Früher oder später wird es schon Vielleicht passen. früher oder später. Es läuft ja nicht weg. Also ich fand auch Elden Ring sehr, sehr gut. Die Open World war schön. War so viel zu erkunden. Das war tatsächlich ein Spiel, wo ich mich hinsetzen konnte und tatsächlich entspannen konnte, weil ich das cool fand, alles zu erkunden. Fand ich geil. Sowas hätte ich gern nochmal, bitte. Also, wenn Elden Ring 2 irgendwann erscheint, nehme ich. Habe ich Bock drauf. Das ist, ja, genau. Und das Schöne ist ja, man hat ja durch Dark Souls hat man ja etwas losgetreten. Die sogenannten Souls-Likes, Oh ja. die genau die so sind wie Und Dark davon nicht Souls, zu knapp. und davon nicht zu knapp, weil jeder wollte danach einen Kuchen von dem Souls-Like Ein von den Souls-Dingern haben. Stück von Souls-Like, vom Souls-Kuchen. Ja. Ein Stück, die wollten am liebsten den ganzen Kuchen haben. Hat Und die meisten haben aber natürlich bis dann heute nicht wirklich funktioniert. nicht ganz. Es gibt ein paar sehr, sehr gute, finde ich persönlich. Ja, klar, allen voran Hollow Knight natürlich. Hollow Knight, ja, richtig. Oh Gott, das muss ich auch fertig spielen. Das war eigentlich ganz Das cool. war richtig, richtig gut. Es gab Versuche wie Lords of the Fallen, wo es jetzt eine Lords neue of the Version davon Fallen gibt. war überraschend okay eigentlich. Das kam aus Deutschland. Ich Das war weiß. völlig normal. Von denen war auch The Search, The Naja, Search der 2. Deck Ich 13. mag The Search. Ja, ich mag The Search, aber The Search 2 ist besser. Ist von beiden besser. Search 2 ist richtig geil. Da hatte ich auf Dann jeden gibt es Fall noch gerade, da hatte beiden ich den sehr, sehr viel Bock Neo-Spiele. drauf. Ja, Nio, die einfach schwer sind, weil sie schwer sind. Weil sie einfach unfair schwer sind. Dann gab es noch Salt and Sanctuary, habe ich nie gespielt. Es gab das grauenhafte Darksiders 3, das war fürchterlich. Das ist eh der erste Teil der beste. Dann gab es eine andere abgewandelte Fassung mit Remnant from the Ashes, wo du mit Knarren durch die Gegend rennst und so Bosse abknallst. Das soll der zweite sehr, sehr gut sein. Ich habe ihn nicht gespielt. Ich bin aber interessiert, vielleicht irgendwann mal, wenn er günstig wird, werde ich mir den zweiten mal holen. Dann gab es Code Vein oder auch Waifu Souls. Hardcore Waifu Souls, meine Güte. Hardcore Waifu Souls. Aber es war cool. Code Vein war cool. Das hatte definitiv seine Momente, klar. Das war schon ganz cool eigentlich. Ja, das war sehr, sehr gut. Ich hatte damit echt Fun. Du hattest auch, das Gute war auch viel zu leicht, weil du hattest einen NPC, der mit dir rumgerannt ist. Ja, ja. Wenn du den einen bestimmten genommen hast, der im Prinzip alles aus sich abgelenkt hat, dann war es eh egal. Ja, ja, es hat sich halt nur meiner Meinung nach ein bisschen sehr steif gespielt, aber das ist meistens bei so ja, Spielen so. Aber die Story war ganz cool. Ja, wenigstens hattest du eine Story, ja. Du hattest auch deine eigene furchtbare Version von Adolon, da habe ich dieses Level gehabt. Wer sich da nicht verlaufen hat, Chapeau, ja. Oh Gott. Star Wars Fallen Order. Ja, Star Wars Jedi Fallen Order. Ist ein Souls-like. Das Kampfsystem ist original Dark Souls. Original. Ja, ja, mit Bonfire. Ja, ja. Meditationsplatz, ja. Verzeihung. Richtig, ja, Meditationsplatz, hast du ja nicht vergessen. es gibt, aktuell bärenstark auch durch den zweiten Teil vertreten. Ja, ja, richtig. Wobei der zweite Teil tatsächlich genauso gut ist wie der erste. Ja, leichte technische Schwierigkeiten bloß auf der PlayStation, ja. Ja, das ist leider, leider wahr, das stimmt. Es gab schon noch ein paar. Es gab Mortal Shell, was im Prinzip es war viel zu kurz. Und du konntest das Spiel schießen, wenn dich jemand angegriffen hast, hast du deine Haut gehärtet und dann konnten sie nicht, sind sie dann abgeprallt. Ja, ist aber nicht so einfach, wie du denkst. Das Spiel war ganz schön hart. Ja, aber es war. Aber du konntest Banjo spielen. Das stimmt, ja, du konntest Banjo spielen. Aber es war schon cool. Death Door war cool, das kann ich auch nur empfehlen. Ist letzten Monat, glaube ich, gratis im PlayStation Plus gewesen. Es ist mehr, ja, letzten und vorletzten. Death Door war ganz cool. Bist ein Rabe, der durch die Gegend rennt und so, so Art Zelda von oben mäßig, like. Ja, ja, es ist so eine Mischung aus den klassischen Zeldas und Dark Souls eben, ja. Ja, Ashen ist gut, kann ich auch empfehlen, dann bist du auch in so einer Welt drin. Das Coole an Ashen ist die Gesichter, du hast keine Gesichter, die sehen alle aus wie so Clay-Figuren, ohne Gesichter, sieht ganz cool aus. Ist auch ein sehr gutes Spiel, kann ich auch empfehlen, habe ich auch mal geholt. Blasphemous, das sind 2D-Souls. Sehr, sehr, sehr, sehr gory. Sehr, sehr gory. Sehr mit religiösen Vermischungen. Ja, es ist aber auch auf eine sehr verstörende Art. Oh ja, es ist so ein 2D-Souls. Eigentlich ist es ein Metroidvania. Metroidvania Souls-like, kannst du sagen. Das sind halt eigentlich die am meist verbreitetsten, kannst du sagen. Die man nennen muss eigentlich, ja. Eigentlich schon, ja. Und das hat halt nicht mehr. Also das Neueste ist halt Lies of P, im Prinzip eine Bloodborne 2, ja. Pinocchio Souls-like. Oder auch, viele nennen es auch Bloodborne 2. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen. Also ich habe die Demo gespielt gehabt. Die hat mir gefallen. Die hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, ich habe die Demo absichtlich nicht gespielt, weil ich wusste, dass ich es mir holen werde. Die hat auch so eine Bloodborne-Vibe tatsächlich sehr stark gehabt. Ist in Game Pass drin, wenn ich mir vielleicht mal da angucken. Wenn es mir gefällt, kaufe ich es mir vermutlich und spiele es dann so. Es sind 30-Stunden-Game, by the way. Oh, doch, so recht umfangreich eigentlich. Ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn From Software noch ein zweites Bloodborne macht. Davon reden ja gerade alle, dass sie alle Bloodborne 2 haben wollen. Das Problem ist, bei Bloodborne ist es so, wenn man wirklich die Lore und die Geschichte ein bisschen auseinanderklamüsert, dass rein storytechnisch es eigentlich keinen Sinn machen würde, wenn noch ein Teil käme. Nope, absolut nicht, nein. Es würde keinen Sinn machen, weil von der Story her ist Bloodborne in sich abgeschlossen. Ja, da haben sie sich selber eine Hintertür zugemacht. Es wäre cool, wenn sie noch was haben. Vielleicht gibt es ja, also Elden Ring 2 wird kommen. Ja, das ist die Frage, stellt sich ja gar nicht. Das war ja absurd erfolgreich. Ja, das war absurd erfolgreich. Ich glaube, das war erfolgreichste Souls-like oder Souls-Game, was es je gegeben hat. Mit Abstand. Ja, das Schöne ist ja, durch den heutigen, durch das heutige Streaming und diese ganzen Communities, die halt verbreiteter sind als damals, sind diese Games unglaublich erfolgreich heutzutage. Das ist richtig cool. Ja, aber es ist, dass Elden Ring so durch die Decke gehen würde, hat ja niemand erwartet. Wenn du dir vorstellst, vom Geheimtipp, ne? Von dem Game, wo Sony gesagt hat, nee, das können wir nicht veröffentlichen, das ist zu schwer, das ist, vergiss es. Das bleibt in Japan, das außerhalb von Japan spielt das doch keiner. Ja, von dem absoluten Nischen-Game. Zum meistverkauftesten Spiel 2022, glaube ich. Nee, nach ja, Call of Duty und FIFA und sowas natürlich. Zum 23 oder 22 Game Awards Spiel des Jahres. Unfassbar. Wahnsinn. Absolut. Also die Bewertungen, 10 von 10, 94 von 100, 10 von 10, 10 von 10, 91 von 100, 90 von 100 und so weiter. Also der Wahnsinn. Absolut. Großartig. Krass, dass das sich so gewandelt hat, finde ich cool. Möchtest du noch was zum Abschluss dazu sagen zu den Souls Games? Eine Spielereihe, von der ich früher nie gedacht hätte, die auch nur mit der Kneifzange anzufassen, weil Schwierigkeit mich früher eigentlich nur abgeschreckt hat, hat mich eigentlich erst wirklich zu dem Gamer gemacht, den ich heute bin. Ja, der halt jetzt zum Beispiel bei Baldur's Gate 3 auch mal eine Challenge wirklich länger versucht und dann nicht einfach sagt, ja, dann spiele ich halt was anderes, sondern mich durchbeiße. Das hätte es bei mir früher nicht gegeben. Unfassbar einflussreich, unfassbar gut. Ich glaube, keine Spielereihe, mal abgesehen von Zelda und Metal Gear Solid, vielleicht hat mich jemals so in den Bann gezogen. Ich liebe diese Dinge einfach. Und hoffentlich kommt noch ganz viel vom Software-Content für uns. Ja, zum Abschluss kann ich sagen, das ist eins der Games, die wir beigebracht haben. Spiele auf leicht, scheiß auf schwer. Genießt die Games, genießt die Stories. Fuck the Gameplay. Scheiß drauf. Wenn du die Möglichkeit hast, spiel auf leicht. Fertig. Ich finde. Du würdest dir einfach ein neues Ninja Blade wünschen, ist mir schon klar. Oh ja, das wäre super. Alter, da hätte ich nichts dagegen. Ohne Scheiß, Mann. Fuck yeah. Wird nicht kommen. Ninja Blade 2, Electric Boogaloo, da hätte ich nichts dagegen. Ja, cool. Ich glaube, ich würde vom Glauben abfallen, wenn das dann irgendwann angekündigt wird. Ich sage hiermit voraus, wenn die Armored Core zurückbringen, gibt es irgendwann einen zweiten Teil von Ninja Blade. Oder sei es doch nur eine abgedatete Fassung. Oder das neue Kingsfield. Armored Blade. Oh yeah. Armored Blade Field. Das müssen sie unbedingt so nennen, ja. Armored Bladefield. Hey, es gibt ein Game, das heißt Overlord oder Unicorn Overload. Also ich bitte dich. Ja, es ist auf der letzten Direct, glaube ich, angekündigt worden, ja. Ja, völlig bescheuert. Auf jeden Fall, ich mag auch die From Software Games oder auch allgemein die Souls Games. Ansonsten würde ich sie nicht spielen, sonst würde ich nicht drüber reden. Und ich würde sagen, das reicht auch. Ja, es ist ein ziemlich langer Talk geworden, ja. Ja, ich meine, wir haben beide begeistert darüber geredet. Ich danke dir, lieber Jürgen, dass du hier warst mit mir über Dark Souls oder allgemein From Software oder die Souls. Ja, abschließend noch einmal Praise the Sun, meine Freunde. Praise the Sun. Praise the motherfucking Sun. Richtig. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber traut niemanden, der Patches heißt. Warum? Einfach nur so. Macht's gut. Bis dann. Und stopp.